Du bist wohl etwas schüchtern und viel zu nüchtern, mal den ersten Schritt zu wagen. Doch Männer wie mich lässt man nicht im Stich. Warum checkst du das nicht? Sag mir warum. Warum? Warum bist du so dumm? Sag mir wieso. Wieso stehst du immer noch hier rum? Denn du könntest mich küssen, mich packen und küssen. Was ist denn dein Problem? Sag mir warum. Warum? So kriegst du mich nicht rum. Zu dumm. Warum denn so ernst? Ja, schau mal, was passiert. Warum denn so ernst? Der Heute Meister zaubern wir ein Stecheln auf euer Gesicht. Der Meiste Berlin-Podcast. Berlin-Podcast. Ich bin verwirrt. Herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen anders. Hier ist Folge 140 vom Meisten Berlin-Podcast. Mit mir, mit Stefan, mit René und mit unserem Stargast, mit SCH. Aber bevor wir ihn vorstellen, möchte ich meinen Standardspruch noch loswerden. Ja. Heute 140 am, was haben wir heute? 12. Juni 2024. Schon. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Und heute ist dabei der Experte für multiple Persönlichkeiten. Hallo Marc. Hannes. Hallo. Herzlich willkommen. Johannes Japs. Ja. Endlich mal wieder hier. Zum zweiten Mal im Meisten Berlin-Podcast. Wer ist eigentlich euer häufigster Gast gewesen? Wer hat die meisten Gastauftritte? Gibt es da eine Statistik? Nee. Du. Doch, ja. Marc. Übrigens. Weil er nicht von Anfang an dabei war. Jetzt habe ich das auch verstanden, ja. Wenn du gerade sagst, Johannes. Ich bin übrigens Jo René und das ist Jo Stefan. Ja, und dann bin ich Hannes. Damit die nicht alle gleich heißen. Ja. Nein, also. Du hast gesagt, du bist verwirrt. Warum? War irgendwas anders gerade? Keine Ahnung, ob irgendwas anders war, aber das klang wie ein Text von Tic Tac Toe aus den 90er Jahren. Das ist gut. Ich dachte, du willst jetzt auch was anderes raus. Nein, ich kann dir sagen. Im Skript stand tatsächlich drin, der Text, und darunter stand in Klammern, Johannes lacht. Genau so. Da hat sie nicht ans Skript gehalten. Und Entschuldigung, René, ich bin in einer Zeile verrutscht. Ja, du bist leider. Du hast nichts wiedererkannt? Ja? Du hast nichts wiedererkannt? Nee. Wir haben extra so lange nicht gepodcastet. Wir haben wirklich heute noch am Telefon geübt. Ja. Aber was ist denn das? Das ist euer eigenes Intro. Das war ein Intro. Was, wirklich? Ja, kennst du das nicht? Warum denn so ernst? Ja. Warum denn so ernst? Ja, stimmt. Ja, jetzt, wo ihr es sagt. Wer ist ja. das Gott, eigentlich? Oh Gott, oh Gott. Aber wir müssen uns natürlich für Johannes entschuldigen, weil er ist so lange raus. Ja. Denn jetzt müssen wir es ja sagen. Das erste Mal bist du wieder im Podcast in diesem Jahr, in 2024. Ich bin ja nicht editiert. Richtig. Ja. Aber wir wollen dich ja so wieder reinführen hier in die Thematik. Aber nee, sehr schön. Nee, denn danke. Also das ist wirklich, aber ich habe es wirklich, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ne? Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, ob das, gibt doch so ein Tic-Tac-Toe-Lied, warum? Ach so, der Text, der war tatsächlich. Ja, das war aber nicht Tic-Tac-Toe. Ich kann dir sagen, der Text war ein ganz aktueller. Oh. Marie Reim, warum bist du so dumm? Wer ist denn Marie Reim? Ist die Tochter von Matthias Reim. Richtig. Voll, die singt Schlager, ne, ist das. Siehst du? Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich den kennen muss. Und hab gar nicht. Aber jetzt, wo du das natürlich auch so anders betont hast, da macht es auf jeden Fall Klingeling. Ja, ich wollte es nicht singen. Schade eigentlich. Nein. Und ich weiß ja nicht, weiter. Wir müssen mal Marc fragen. Wir hatten nämlich eine legendäre, ist jetzt für eure Zuhörer völlig langweilig. Also es gab mal einen Podcast, der heißt, wie hieß er denn eigentlich? Zu breit für Sessel. So hieß er. Siehst du? Ich bin total gut vorbereitet. Mal. Und die gibt es immer noch, könnt ihr bei YouTube immer noch nachgucken. Nee, bei iTunes, wie heißt das? Spotify. Und da haben wir irgendwann gedacht, wir brauchen mal ein Intro. Und dann haben wir uns in so einer legendären Sitzung bei Marc getroffen. Marc hat eine Wohnung, die ist, also wir wohnen da zu dritt drin und die ist ungefähr 30 Quadratmeter groß. Dementsprechend saß man wirklich, richtig eng und hat versucht, da nebenan schlief das Kind und die Frau und so. Und wir haben versucht, so einen Jingle aufzunehmen. Und ich weiß gar nicht, woher das ist, aber wir haben es wirklich gekriegt. Das klingt so wie irgendeine Star Wars oder was? Kann das sein? Das klingt wie Gollum. Aber ist auch egal, rechtlich sind wir auf der besseren Seite. Weil wir haben es ja selber. Wir haben es nur eingesprochen. Ja, weil ihr halt einfach so eine krassen Stimmen habt und das machen könnt. Bei uns ging es halt nicht. Ja. Ja, Marc war auch schon mal in so einem Podcast. Ja, ich weiß. Ich habe heute mit ihm bei Knopke gespeist. Ah ja. War ja Thema auch Berlin, Curry. Mein Thema bei euch. Curry 36 übrigens, der im Friedrichshain, den gibt es nicht mehr. Ja, weil Curry 36 auch scheiße ist. Ist ja. Darf ich das sagen, ohne dass er rechtliche Probleme sagen kriegt? Gibt's ja nicht mehr. Weil ist ja noch woanders. Keine Ahnung. Nee, das ist ja nicht der Curry 36. Ach, nee? Das war Boxhagener Straße 66. Curry 66. Stefan verlinkt, wie gesagt, alle Folgen. Ja. Auch die erste von Johannes. Das ist unbedingt verlinkt. Ja, kann ich dir sagen. Letztes Mal, Johannes, alles für 9 Euro. Folge 92 war das. Und zwar 15.08.22. Da haben wir am Mauerstein. 22? Das ist schon 2 Jahre fast wieder her. Ja. Krass, krass, krass. Echt? Ja, auf jeden Fall habe ich mit Marc heute, und eigentlich wollte er bei Instagram gucken, aber ihr seid bei Instagram jetzt nicht live, nee, oder? Nee, leider nicht. Machen wir nicht mehr. Nee, muss ja auch nicht sein. Aber natürlich auch schöne Grüße an Marc. Ja. Wir haben überlegt, wen laden wir ein. Und ja. Marc konnte nicht und deswegen habt ihr mich genommen. Nein, wir haben die Würfel sind gefallen. Wir haben auch überlegt, ach, vielleicht kommt der Kuschi gleich noch. Kuschi, komm mal vor. No. Nein, also Marc ist natürlich beim nächsten Mal wieder es dran. Es hing nur an der romantischen Musik, die wir nicht auftreiben konnten. Das wäre so ein Bitte-melde-dich-Moment. Weißt du, ja. Ich habe ihn seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und Julia Leischig. So. Genau, und die sucht denn, ist aber nicht die Original. Die Original Bitte-melde-dich hieß anders. Wie hieß die von Sat.1? Das war ja die Nachmache. Es gab mal so eine, war das Margarete Schreinemakers oder irgendwie so? Das wäre mal eine schöne Aufgabe. Hier, Rechercheabteilung. Oder runter in die Kommentare. Ja, genau. Wie hieß denn die Original Bitte melde dich Folgen damals? Wer hat die moderiert? Und das hättet ihr jetzt auch machen können. Das ist jetzt irgendwie Kuschi. Ja, hatten wir wirklich geplant. Und Kuschi hat ja auch schon Ambitionen gezeigt. Wir hatten irgendwie auf einen Kommentar mal reagiert. Ja. Genau. Weil übrigens, Wir haben ja vom meisten Berlin-Podcast auch immer mal so zu euch rübergeschielt und überlegt, Mensch, warum sind die denn jetzt nicht mehr da? Und wann gibt es denn mal wieder eine neue Folge? Weil auch da muss man sagen, ihr habt bald Jubiläum, ne? 5.7.23 war die letzte Folge. Nee, das wird jetzt Zeit für ein Comeback. Ein negatives, genau. Also nach einem Jahr wiederzukommen ist doch geil. Also wir haben nach 8 Jahren ein Comeback gemacht. Ja. Und sind so lange würde ich nicht warten. Nee. Das 8 Jahre war intensiver. War intensiver dann. Ja. Wie so eine alte Liebe, die man dann wieder trifft. Ja. Wenn du deine Liebe aus der Oberstufe wieder treffen würdest. So ungefähr war's. Also hast du die mal wieder getroffen? Nee. Die, in die du in der 11. Klasse oder so verliebt warst, sodass du dann mal denkst, oh Gott, jetzt hat sie zwei Kinder und sieht anders aus. Nee, die sieht man heutzutage alle auf Insta. Ja. Irgendwann dann. Bei mir übrigens lustigerweise nicht. Also oder ich habe die Connection nicht mehr. Also weil zu der Zeit, als ich auf der Schule war, gab es so einen Quatsch nicht. Ja, eben, und dann danach sich dann irgendwie, wenn man sich komplett aus den Augen verloren hat, ab dem Tag der Abi-Zeugnisse, ist es auch schwer, denjenigen dann irgendwie selbst beim Aktivsuchen manchmal zu finden. Gerade bei Frauen ist es ein bisschen schwieriger durch die Namensänderung, die ja immer noch öfter bei der Frau stattfindet als beim Mann. Ja. Smalltalk. Ja, du hast jetzt erzählt, was in den letzten 2 Jahren passiert ist bei euch. Nicht viel. Genau. Bei dir? Bei mir? Da ist einiges passiert. Irgendwas, was man wissen darf? Ja, ich sag mal so, viel los, viel unterwegs. Natürlich absolut im Fußballfieber. Ist ja auch klar. Ah, es geht los. Wie sieht's bei dir aus, Johannes, mit Fußball? Ich bin so langweilt von diesem ganzen Quatsch. Ich muss halt für die Arbeit, musste ich mir jetzt die Gedanken machen, wie viel Fässer Bier ich bestelle für den Quatsch. Ach stimmt, ja. Du und arbeitest hab wirklich lange gebraucht, um das rauszufinden, weil Fässer Bier, so eine 50-Liter-Fässer, sind halt scheiße irgendwie in die Ecke zu stellen, scheiße hin und her zu bewegen. Du musst das lagern. Die brauchen über einen Tag, um kalt zu werden im Kühlhaus und so. Das heißt, du musst auch noch vordenken, dann hast du auch, was die Liefertage angeht, irgendwie ein paar Beschränkungen. Und dann sind doch Deutschlandspiele alle 3-4 Tage und das ist schon... War schon kipplig. Ich bin gespannt, ob ich es geschafft habe. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Also eine vernünftige Menge. Wir werden das abfragen. Ja. Wir werden das abfragen, wie viel übrig geblieben ist. Und zum Reste verwerten, kann ich nur Stefan vorbeischicken. Trinkt Marc Bier? Kann Stefan wirklich Bier trinken in größeren Mengen? Nein, bei den 45 Kilo, die er wiegt? Was? Nein, ich bin ja nicht so der Biertrinker, muss man dazu sagen. Aber was trinkst du denn, wenn du schön Fußball guckst? Einen Eistee mit einem Eiswürfel vielleicht drin. Nein, also ein Radler auf jeden Fall, das geht. Ach, das geht, ja, aber was trinkst du denn gerne? Natürlich ein Bier kann man auch mal trinken, das ist auch kein Problem, ne? Aber bin jetzt nicht so, also ich trinke selten Bier, sagen wir es mal so. Aber was trinkst du denn jetzt, wenn du Fußball guckst, wenn du mit Freunden Fußball guckst? Na da, bist du der Weintrinker denn oder bist du wirklich der Cola? Nee, Cola auch, das ist ein Vorurteil, Cola überhaupt nicht. Also Cola habe ich zu Hause überhaupt nicht. Wenn ich unterwegs bin, natürlich, klar, wenn man jetzt irgendwie essen geht oder mal Fußball guckt wo guckt man Fußball? Zu Hause. Die haben heute so eine, man kann es gar nicht zeigen, wirklich sonst wie viel Meter mal sonst wie viel Meter im Soda in der Kulturbrau aufgebaut. Okay. Eine Leinwand, da kostet das aber auch 6 oder 8 Euro Eintritt. Na. Da werden, glaube ich, ganz schön viele Leute anlaufen zu Deutschlandspielen und also, auch zu den anderen Spielen. Das ist ja auch... Ich bin mal gespannt, weil die Stadt ist ja schon voll und ich glaube, das wird zur EM jetzt auch nochmal richtig knüppeldicke voll. Aber ehrlich gesagt, das ist überhaupt nichts für mich. ich will so ein Spiel gar nicht irgendwie jetzt in der Stadt auf der Fanmeile sehen oder in irgendeinem Club. Ich will in Ruhe auf meiner Couch sitzen, da kriege ich am meisten mit. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Aber die Atmosphäre kann schon cool sein, wenn es nicht zu voll ist. Ich hatte, ich weiß gar nicht, WM, EM, im James Stream mal geguckt. Ah ja, unser Stammlokal. Genau, und war, das ist von der Größe her recht übersichtlich und das war noch angenehm. Aber so eine Riesen-Location, so Hofbräuhaus hier in Berlin macht ja auch so ab und zu mal Public Viewing. Ja. Nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Ich habe so gehofft, dass ich eingeladen wurde hier, dass wir ins James Schuhen gehen, weil ich da auch mal hin wollte. Ja. Und dann leider nein, leider gar nicht. Wir sitzen hier unglaublich romantisch an dem See. Sonnenschein. Die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben, hier die beste Parkbank der Stadt zu reservieren für Absolut. Uns. Seit gestern Absolut. Abzusperren. Haben wir schon gesagt, wo wir sind überhaupt? Nee. Nee. Wo sind wir denn eigentlich? An dem See. Genau. Naja. Er heißt übrigens Kleiner Teich. Ach, Kleiner Teich? Das ist sein offizieller Name. Ach so, hast du geguckt? Habe ich extra mal. Wir sind im Volkspark Friedrichshain. Und der ist ja größer, als man denkt. Ja. Ist ja wie so ein Dreieck, ne? Zwischen Landsberger Allee, wie heißt die andere Straße? Der zieht sich ganz schön, ja. Ist das die Otto-Braun-Straße? Das andere Dreieck? Und dann geht es hoch Richtung Petersburger, ne? Also ist dann der andere, wie so ein Dreieck. Das ist ja die komplette Fläche. Hier ist auf jeden Fall gleich gegenüber ein Freilichtkino. Ja, ja. Freilichtkino Friedrichshain. Hier, glaube ich, hinter uns. Ich glaube, es sind da uns. Ja. Da war ich vor 20 Jahren gerne. Vor 20 Jahren? Ja. Warst du da oder würdest du... Da war ich gerne öfter. Also ich war da gerne. Ich war nicht gerne, sondern ich bin da gerne hingegangen. Ja, ich war da öfter mal und hatte da... Freilichtkino hat auch mich immer so ein bisschen abgeholt. Weil es dann doch gemütlich sein kann. Ich finde es auch schön, draußen zu sitzen, gerade so im schöne Sommer. Laue Sommernacht. Ja. Ja. Aber jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ne? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann war man zuletzt Freilichtkino, richtiges Kino? Uch, ist ganz lange her. Ewig her, ne? Ja. Ich war letztes Jahr, glaube ich, im Kino. Ich gehe diese Woche. Diese Woche? Welcher Film? Ja, Alles steht Kopf, Teil 2. Oh, habe ich heute eine Litfaßsäulen-Werbung von ihr gesehen. Die, kann es sein, dass die mit Canon oder Canon, das ist eine japanische Firma, mit der Druckerabteilung Werbung machen? Auf Insta sehe ich immer irgendwie Alles steht Kopf und dann Canon-Drucker. Naja gut, so eine Filme promoten sie ja. Ich habe gerade gelesen, dass der Druckermarkt extrem eingebrochen ist. Wir wissen alle, warum. Warum? Weil es altmodisch ist, Papier zu drucken. Oh, Stefan. Ich habe meine Notizen ausgedruckt. Ich hoffe, du benutzt die Rückseite nicht. Ansonsten kann ich das Blatt haben. Aber es war kein Canon-Drucker. Nein, also ich kann mich... der letzte Film, der so in den sozialen Medien auch so gepusht wurde, war halt dieser... Chantal im Märchenland hieß er, glaube ich. Ne? Also da kann ich mich erinnern, Barbie war der. Barbie. Fand ich gar nicht so extrem. Echt, der wurde doch mega gepusht. Der wurde sogar von Google gepusht. Mich würde mal interessieren, was da an Geld rübergegangen ist. Ja, stimmt. Google, die pinke Google-Seite. Kann man heute noch machen. Erinnern. Wenn du nach Barbie googelst, dann wird die Seite rosa. Feuerwerk. Ja. Eigentlich ich genau das Richtige. Google nur relativ selten nach Barbie, aber wenn, dann... Ja, lohnt sich mal zu machen. Dann muss er aufpassen, weil dann ändert Google plötzlich seine Interessen. Sein das stimmt allerdings. Wir begrüßen mich auch mal mit Hallo Ken. Richtig. Fußball-EM. Also du bist beruflich natürlich da mit eingespannt, weil Not oder Wohl oder Übel bist du da mit bei, weil ihr sowas, so eine Events organisiert, Partys und... Aber trotzdem habe ich Glück, dass ich an dem Freitag nicht arbeite, ja, weil ich zu Hause bin. Dann haben sie Mittwoch, glaube ich, ein Spiel, da bin ich eh nicht abends da. Okay. Und dann Sonntag, da bin ich Freitag, Sonntag da, aber Sonntag nicht. Ja, das ist gut. Total gut. Find's also ich gehe dem... Es ist ganz schön anstrengend, ganz schön nervig und das ist wirklich voll und laut und... Du bist ja dann auch zum Arbeiten da, das ist ja Fußball dann auch Quatsch egal. Ja. In dem Moment. Und sicher auch nicht alles positiv dann an solchen Abenden, oder? Ja, aber es geht. Hält also die letzten Ball, ich glaube auch, dass das natürlich immer so ein bisschen aufs Publikum ankommt und das geht bei uns eigentlich. Ich meine, da kommen natürlich auch viele Leute, die dann so da nicht rinkommen, dann bei uns vorbei. Aber grundsätzlich geht es. Ich meine, du musst halt danach, wenn du Türsteher bist, was ich ja nicht bin, zum Glück. zumindest nicht mehr. Musst du dann ein bisschen aufpassen, weil die natürlich alle auch schon ganz schön besoffen sind und manchmal auch ganz schön schlecht gelaunt sind, was auch schlecht ist für die Frusttoleranz und für die Toleranz, vielleicht ein Anschubsen oder einen nervigen Kommentar von der Seite zu vielleicht auch so ein bisschen wegzulächeln. Und das macht es halt ein bisschen nervig, aber... Ja, weil die trinken ja ihr erstes Bier nicht in deinem Club wahrscheinlich. Nee. Genau. Aber dafür habe ich ja ganz viele Fässer Bier bestellt, damit sie vielleicht draußerhalb des Clubs trinken. Ah, okay. Und da haben wir wirklich auch bei dem Champions League Endspiel, das war, also wirklich, da hat keine Maus mehr reingepasst. Und Da haben wir ganz schön viel Bier verkauft. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen in Stress geraten, wie viel Bier ich bestelle. Und ihr könnt es ja nicht auf Kommission kaufen, ne? Naja, wir haben ja eh einen Biergarten. Und das heißt, wir werden die schon noch los. Wir kriegen die in den Wochen danach. Und wir zeigen ja auch jedes... Ja. Wir zeigen auch jedes Spiel, außer die auf Magenta kommen. Es gibt ja ein paar Magenta-Only-Spiele. Exklusive Spiele, und genau. Das heißt, wir werden die schon los, aber das ist ein Lagerproblem. Sowohl volle Fässer zu lagern im Kühlhaus ist immer ein Platzproblem, als auch die leeren Fässer zu lagern, bis die abgeholt werden. Die nehmen scheiß viel Platz weg. Und das ist halt das Nervige, dass wir die irgendwann loswerden. Das geht schon. Aber ich will die auch nicht zu lange da haben. Weißt du, so, das ist halt... Ja, ich finde schon hartes Los... von Leuten zu leben, die man in einen Zustand bringen muss, wo man es eigentlich nicht mehr ertragen kann. Ja. Es ist schon ein Teufelskreis. Von Drogenverkauf zu leben, ich meine, das ist jetzt kein unbedingt ehrbarer Beruf, deswegen will ich jetzt nicht alle, die Drogenverkauf verteufeln, weil ich mache das ja eh nicht, aber ist ja eigentlich so, ne? Ja. Aber wo Drogen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, du wolltest über ein Drogenthema reden. Ah ja, genau. Stefan, jetzt freut sich mal, wenn man Überleitung macht. Ja, tolle Überleitung. Und zwar, aber hat nicht reagiert so richtig, oder? Nee, die Überleitung ging an dich. So, du wolltest über die Droge Döner reden. Oh ja. Jetzt reden wir über die Droge. Das ist ja jetzt aber auch wirklich... Also René kann Überleitung. Hast du mal beim Fernsehen gearbeitet eigentlich? Vielleicht. Für den einen ist es ein Klippensprung, für den anderen war es jetzt ein smoother Übergang. Richtig. Du hattest eine Feststellung bezüglich des Döners. Genau. Müssen wir erstmal erklären, was ein Döner ist? Nee, du bist ja im meisten Berlin-Podcast. Hier gibt es ja nur Leute aus Berlin, die das hören und die wissen ja wohl, was ein Döner ist. Ja. Oder? Deswegen an der Stelle Grüße an Michel, mein ehemaliger Kollege. Freitag gibt es Döner, unser Freitagsdöner. Ja, aber Dönerstag ist doch... Nein, wir haben so eine Tradition. Freitag gehen wir in Marzahn in ein Döner essen, immer im selben... Und das ist dein, wie viel Döner isst du pro Woche? Einen, nur den am Freitag. Nee. Oder bist du jetzt auch noch jemand, der am Montag vielleicht, wenn er zu faul ist, sich noch was zu kochen auf dem Rückweg? Eigentlich ist das die einzige Mahlzeit? Der einzige Treffpunkt, wo ich einen Döner esse. Achso, der einzige, wo du einen Döner isst. Ich habe ja mit dir auch schon mal Döner gegessen. Ein paar Wochen. Stimmt, wir haben... Also bist du ja schon regelmäßiger Döneresser? Nee. Ah, jede Woche? Nein, also auf keinen Fall. Was? Ich habe meinen letzten Döner gegessen vor vielleicht 2-3 Monaten. Ich esse dreimal im Jahr einen Döner. Das ist aber jetzt ganz schön wenig. Ich merke gerade, dass ich hier versuche, ein Thema aufzumachen mit Leuten, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Das ist natürlich schwierig. Wenn man dreimal im Jahr einen Döner isst, dann bist du aber raus. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, dann kommen wir nämlich auch gleich zu meiner Frage an dich, Stefan, was den Preis betrifft. Ich habe meinen ersten Döner 1989 gegessen. Für 2 D-Mark. Mit 12 Jahren, nein. Ich habe ihn nicht bezahlt. Das war zu einer Zeit, da gingen die Grenzen auf. Und da, wenn du aussahst wie ein Ossi, da hast du einen Döner spendiert bekommen. Echt? Ja. Also ich habe meinen ersten Döner von einem Westberliner spendiert bekommen, zusammen mit meiner Familie als 12-Jähriger. Und wir saßen dann den Abend über auf Klo. Alle. Ja, so, ich glaube, die Geschichte hast du schon mal erzählt. Ihr habt die Reste bekommen. Ich habe ja bei meinem ersten Westaufenthalt, in Anführungszeichen, ich bin ja auch in einem Alter, wo man noch DDR miterlebt hat. Ja. Und dann rübergefahren ist, habe ich eine Tafel Schokolade bekommen. Und zwar eine Kinderschokolade, also eigentlich die beste, die du schenken kannst. Ne? Ja. Sind wir mal ehrlich. Problem ist, dass ich noch so indoktriniert war von dem Osten, wo man sich ja erzählte, dass es im Westen Leute gibt, die Gift oder Drogen in Schokolade und die verteilen, um die süchtig zu machen, also bei Drogen. Ja. Und ich meine, obwohl meine Familie da sehr offen war und ich durchaus auch durch viele Westverwandte andere Sachen, aber so ein bisschen beeinflusst von der Schule, das kriegst du nicht raus. War ich trotzdem. Und dann saß ich da in dem Auto, im Trabi wahrscheinlich, hatte diese wirklich unglaublich tolle Schokolade vor der Nase und da so hin und her gerissen. Soll ich die jetzt essen? Geschwister rübergegeben. Genau, und dann habe ich aber gedacht, scheiß drauf, ist ein schöner Tod. Nee, dachte ich nicht so, als ich noch so klein war, aber ich habe es auf jeden Fall natürlich gegessen, weil der Appetit auf so eine tolle Tafel Kinderschokolade war größer als die Angst. Also siehst du, und ich dachte jetzt gerade, dir sind die Zähne ausgefallen, als du die gegessen hast, weil die so extrem süß waren im Vergleich vielleicht zu den Sachen, die man sonst... Nimm mal raus deine Zähne, dann wissen wir es. Aber da kann natürlich jetzt unser Marc nicht gegen. Nee, das ist ja heute auch ein Ost-Postcard. Richtig. Ost-Postcard. Ist er ein deswegen kann ich ihn nicht ein. Nein. Hallo. Nein. Na, war ein Spaß. Hallo, ich mache alles für ein Billion Gag. Okay. Ja. Schönen Urlaub, Marc, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schreibt mal einen Strich, 5 Euro. Wir müssen uns nur nachher das Geld geben. Ach so, okay. Döner. Döner, nee, noch nicht Döner. Ganz kurz, weil du sagtest, für dich war das so, du hattest so mit Vorurteilen, du hattest ein Gefühl dabei, was nicht rein indoktriniert wurde. Mhm. Ich hatte das, als ich mir das erste Mal in einem Intershop ein Telespiel gekauft habe, da dachte ich so, ich habe jetzt das Oberste erreicht, was ein Mensch im Leben erreichen kann. Ich hatte zu DDR-Zeiten ein Westtele-Spiel. Tennis? Nee, ich hatte so ein mit Bootfahren. Da, also es war ja wie Tennis, waren ja nur die Figuren immer anders. Ja. In meinem Fall war der Tennisspieler ein Boot und die Tennisbälle waren, man musste den ausweichen, man musste sie nicht fangen, waren dann Bojen oder so. Achso, oder musste man War das so ein transportables so Ding oder war das irgendwie ein Atari 2.6 oder irgendwie so? Nein, Telespiel mit LC, LC-Display. Die waren auch mal total in Mode. Ich hatte eins mit Tennis und da habe ich, immer wenn ich krank war, habe ich da bis zum Ende durchgespielt. Ja, mega. Also mit Ständer unten dran, wo du so einen Ständer rausmachen kannst, kannst du hinstellen. Genau. Hammer. Weil jetzt als Wecker benutzen wir das, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ja. Egal. Woher hatten deine Eltern nicht Geld, um dir ein Telespiel im Mittelschaft zu kaufen? Das darf ich nicht. Nee, das bin mir gar nicht. Nee, mein Vater ist tatsächlich beruflich in den Westen gekommen. Der hat in einer Staatsoper gearbeitet. Okay. Und da hat er ein bisschen Westgeld mitgebracht. Und was ja nicht erlaubt war, war Westgeld zu besitzen als DDR-Bürger. Das war, glaube ich, muss man nochmal recherchieren, aber ich glaube, es war eine Straftat. Du musstest dein Westgeld in Forumchecks umtauschen. Die Forumchecks damit das Geld sofort rausgezogen wurde. Und du hast dann quasi so Spielgeld bekommen. Ja. Und damit konntest du dann in dem Shop. Die kann man heute noch bei eBay kaufen, diese Forumchecks. Das glaube ich gern. Die dürften ja nicht so aufwendig im Nachproduzieren sein, sind wahrscheinlich sogar nur einseitig bedruckt. Da haben wir wieder das Drucker-Thema. Ja. Ja, mit Epson. Gut, ja. Döner. Also ganz kurz zu dem Döner. Also wie gesagt, das war 1989 und er hat 3,50 € gekostet. So teuer? 3,50 € zu dem damaligen Zeitpunkt ging die Story um, in Kreuzberg kriegst du für 2,50 €. Genau, für 2 Mark. Das ist, das ist meine Info. 2,50 €, 2 Mark. Aber ich weiß so noch, 3,50 € deswegen, weil wenn du ihn ohne Soße genommen hast, hat er nur 3 Mark gekostet. Und ich habe immer gesagt, ohne Soße, aber dafür mit Ketchup. Und damit habe ich die Dönerbuden gehackt, weil die haben dann für 3 Mark mit Ketchup verkauft. Okay. Weil und da ist ja keine Soße. Ist ja keine Soße. Und ich habe es mal ausgerechnet. Was schätzt ihr, wie viel Euro das heute wären? 3,50 € oder wie viel Euro 3,50 € umgerechnet sind zum normalen Kurs? Naja, 1,80 €? Ja, ungefähr 1,97 €. Und jetzt, wie teuer war der Döner, den du gegessen hast zuletzt? Mein letzter Döner? Naja, man muss ja erstmal sagen, ich bin kein Freund des klassischen Döners. Sondern, du weißt es, Hannes, was habe ich immer gegessen? Dürren-Döner. Habe ich auch eine Zeit lang gegessen, aber mittlerweile die Box. Ah ja, stimmt. Ja, mit Pommes und Gemüse. Oh, also so was, wirklich, das Brot kann, also bei einer Geschichte gleich war das Brot ekelhaft, ne? Aber das Brot kann richtig geil sein und ich freue mich da so sehr, dass ich noch nie in meinem Leben, ich habe wahrscheinlich schon 1000 Döner gegessen gefühlt, aber noch null Dönerboxen, weil ich es einfach zu schade finde, auf das Brot zu verzichten. Und Dürren-Döner schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Das ist handlicher, das darum geht's. Habe ich das Gefühl, dass ich aber davon nicht so satt werde, weil er einfach ein bisschen kleiner ist, obwohl er teurer ist, lustigerweise. Erstaunlich, ne? Und, aber das Brot halt wahrscheinlich mehr sättigt in dem Döner. Und deswegen kaufe ich mir nur manchmal einen Dürren-Döner und finde es dann, eigentlich finde ich den ganz lecker, aber ich finde eigentlich schon schade, dass da kein Brot dabei ist. Und deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen, eine Dönerbox zu kaufen. Ja, also ein Döner, da kann man sich ja nur Blamin beim Essen, finde ich. Nee, also das ich läuft find, alles raus. So ein Döner ist eine Institution. Nicht. Das ist ein Döner, ist ein Döner. Das ist nichts für mich. Ja, und was hat die Box gekostet? Die Dönerbox. Die ist noch teurer als ein Dürren-Döner übrigens. Die kostet unglaublich viel Geld. Ja, echt? Was kostet ein Dürren? Na, immer meistens 50 Cent oder ein Euro teurer als der Döner. Döner 6,50 €. Okay. Ja. Den Dürren-Döner 7,50 €, nehmen wir 6,50 €, 7,50 €. Und die Dönerbox kostet wahrscheinlich 9 oder 10 oder 11. Nee, die ist gar nicht so teuer. Doch, weil du noch die Pommes dabei hast. Aber ist doch winzig, so eine Box. Nein, die gibt es ja in klein und groß. Also die macht total satt, finde ich. Was hast du denn für deine Box jetzt bezahlt? Was war denn das? Ey, ich denke, du gehst jede Woche einen Döner essen. Nein. Mit Kollege, wie hieß er? Thomas. Michael. Ich glaube so 6,80 € so in dem Dreh. Ich setze einen Euro, dass eine Dönerbox teurer ist. Wirklich. Ich möchte mal kurz die Mathematik zu Ende machen. Ja? Also ich habe hier rechnet, dass der Döner, ich spreche Mathematik fließend, dass der Döner 8 Euro kostet. Heutzutage habe ich mal so als Richtlinie genommen. Das heißt, dass der in 35 Jahren, also von 1989 bis heute gerechnet, 6 Euro teurer geworden ist. Ne, wenn wir sagen, 2 Euro waren es damals. Ja. Das heißt 17 Cent im Jahr. 17 Cent im Jahr teurer. Und jedes Jahr 17 Cent teurer. Schmeckt der auch wie 17 Cent? Nee, aber ich kann dir sagen, dass er in 11 Jahren 10 Euro kostet. Wenn es so weitergeht. Ja. Ist ja immer unter der Annahme, ja. Aber, weiß nicht. Also Dönerbox, nee, da würde mir die Verpackung nicht schmecken. Nein. Ich musste nicht mitessen, René. Ist nicht so schlimm. Also, meine Geschichte zum Döner. Ich werde die jetzt nämlich einfach mal erzählen. Das ist auch die Frage an die Community. Wir müssen ja ein bisschen, man sagt ja dann immer, schreibt es in die Kommentare. Socializing, ja. Oder schreibt an die Bene eine Mail an info@irgendwie. Keine Ahnung. Nutzt das Feedback-Formular. Nee, wir haben ja die Domain, falls es dir nicht bekannt ist, berlin-podcast.de. Ja, nee, ist mir nicht. Aber jetzt, wo du sagst, weiß ich nicht. Also, schreibt an info@berlin-podcast.de und sagt, ob das wirklich stimmt. Also der Döner ist ja erwiesenermaßen in Berlin erfunden worden. Ist ja nichts aus Türkei, das irgendwelche Gastarbeiter mitgebracht haben. Nee, die Gastarbeiter waren schon hier und haben es hier erfunden, um den dummen Deutschen in Anzug, das ist nicht böse oder provokant gemeint, aber um denen irgendwie ihre Spezialität so ein bisschen mundgerechter zu servieren. Ja. Und, haben sie selber auch von profitiert, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist ja, dass wenn es in Berlin erfunden ist und so, finde ich es manchmal ein bisschen schwierig. Ich esse in Berlin, wie gesagt, jetzt nicht jede Woche einen Döner, aber schon deutlich mehr als 3 oder 4 im Jahr. Auch deutlich mehr als einen im Monat. Also nicht jede Woche, aber schon so in der Nähe. Mhm. Und habe deswegen natürlich auch, dann gibt es Dönerläden, wo man hingeht und wo man nicht hingeht, aber alles ist in Berlin. Und die schmecken halt ein bisschen anders hier und die Soße schmeckt ein bisschen anders da. Und das ist alles, das Fleisch schmeckt ein bisschen anders da, aber irgendwie ist das ja alles so eine grundsätzlich so eine gleiche Richtung. Und wenn man dann mal in Köln oder so, wo ich mal einen Döner vor Jahren gegessen habe und dachte, das kann man doch nicht als Döner verkaufen, obwohl ich glaube, die sollten auch miteinander vernetzt sein. Das ist vielleicht auch Vorurteil, Achtung, der Onkel. Ja. Da muss einer mal zur Weiterbildung nach Berlin fahren. Ja, genau. Das kann nicht so schwer sein. Ja. Hier hast du 5 Euro, fahren wir nach Berlin. Und meine These ist, was ich jetzt auch wieder in der letzten Woche festgestellt habe, meine These ist, man kann nur in Berlin Döner essen, weil überall anders sind die nicht genießbar. Und ich war jetzt in der wunderschönen Stadt Wolfsburg. Ja, die Stadt, wo Autostadt. Man, genau, wo man wirklich nicht, also egal wo du hinkommst, überall steht VW drauf. Ja. Wirklich ganz weit entfernt vom Werk Hotel stand noch VW-Eigentum auf den Bildschirmen von der Rezeption und glaube auch noch auf den Fernsehern und so. Ja. Also da hat eigentlich VW hatte alle die Kurve, der ganzen Stadt. Also alles gehört VW, jeder Stift, keine Ahnung was, jeder Zettel gehört VW. Und da war ich und bin dann. Weil ich auf einem Konzert, weil ich irgendwie Lust drauf hatte und wollte denn nach dem Konzert, habe ich gemerkt, ach, so ein bisschen Hunger habe ich noch. Löfst du doch hier mal die große Straße lang, die Fußgängerzone und kickst mal. Und das Konzert hat relativ früh angefangen, 20 Uhr, 21 Uhr Hauptband, die war 22.30 Uhr fertig. War also nicht nach 23 Uhr. Für uns Berliner eine ganz normale Zeit, geht man hin, kann... Vielleicht musst du bei der Pizzeria fragen, mach dir noch eine Pizza. Bei jeder zweiten hast du noch Glück. So, also es ist da eigentlich noch alles auf. So. Und dann läufst du durch Wolfsburg und es ist alles zu. Es ist alles dunkel. Es sind noch eine Handvoll Leute in dieser ganzen Stadt unterwegs. Es ist wirklich krass. Und dann lief ich da lang und lang und hatte irgendwie noch Hunger und dachte, was mache ich jetzt? Und wollte eigentlich noch irgendwo was Kleines essen. Und dann dachte ich mir, na gut, ich habe ja auf dem Weg vom Bahnhof hierher noch so einen großen, riesengroßen Dönerladen gesehen. Also wenn irgendwas auf hat, dann bin ich dahin gegangen. Und ja, da saßen noch Leute draußen und da war noch offen und dann bin ich da reingegangen. Und ja, ich konnte kein Döner-Kebab, sondern eine Döner-Tasche nur kaufen. Okay, hat 7 Euro gekostet, glaube ich, 7 oder 8, was ich noch einen relativ normalen Preis fand. Und habe dann sozusagen diese Standardzusammenstellung, wie ich sie hier auch esse, genommen. Mhm. Und habe auf jeden Fall so, man kann ja so einen Döner auch sich hinsetzen und mit so einer Gabel dann essen oder so. Ich habe aber gesagt, zum Mitnehmen, auch schon vorher, ne? Dann hat er mir diesen Döner gemacht, nicht nur, dass das Brot viel zu klein war für den Döner, der war riesig groß, war riesig aufgeklappt, die Soße war da oben drin, ich war nicht fähig, den zu essen, weil ich konnte ja nicht reinbeißen. Du konntest so nicht reinbeißen, du konntest nicht von der Seite, weil dann hattest du die ganze Soße an der Nase. Man kann halt, Döner nicht essen, ohne wie ein Schwein danach auszusehen. Richtig. Es tropfte hier, es tropfte da, es hat nicht geschmeckt, die Soße war komisch, das Fleisch war ekelhaft. Dann habe ich diesen Döner gegessen, dann war unten, dieser ganze Fett vom Fleisch war unten in das Brot gelaufen, sodass selbst das Brot am Ende, was eigentlich immer ganz lecker ist, wenn das so ein bisschen noch mit ein bisschen Soße vom Gemüse und so noch verziert ist, es war einfach nur ekelhaft. Und ich habe wieder gemerkt, ich glaube, dieser Döner würde in Berlin keine 3 Monate überleben, wenn er nicht zur Geldwäsche da ist, weil würde einfach alle sagen, der schmeckt nicht. Ja. Und in Wolfsburg ist es anscheinend der große, da saßen Leute vor, also der war gut besucht. Die kennen ja nichts anderes. Ja. Aber für mich steht und fällt so ein Döner auch immer mit dem Brot. Es gibt diese, also Döner ist Fladenbrot, ne? Ja. Aber es gibt halt auch Döner, die, die so ein Brötchen, also ein aufgeschnittenes Brötchen sind. Also finde ich zum Beispiel grauenhaft. Das war so ein bisschen so ein Zwischending zwischen einem aufgeschnittenen Brötchen und einem Fladenbrot. Dann war noch besonders wenig von diesem Innen. Wie heißt denn dieses weiche Zeug in so einem... Wie nennt man das? Nicht die Kruste? Nee, sondern da drin. So der, das also Füllmaterial, das Brotfüllmaterial. Ja, also was auch in so einem normalen Brötchen das Füllmaterial ist. Ja. So viele Teig. Fragen, die der Community einfach nur weiterleiten ja, können. Bitte, schreibt eine Mail an Berlin-Podcast. Ja, ich habe da gleich was zu sagen, weil wir haben, man muss bald vielleicht gar keine Mail mehr schreiben. Wir ja. sind an einem ganz heißen Thema dran. Oh ja. Aber dazu gleich mehr. Ich bin so aufgeregt. Ey, auf jeden Fall fehlte dieses Füllmaterial in dem Brot. Das Brot war okay, viel zu, das war viel nur zu Kruste. Kross. Kruste es war pur. Viel zu kross denn noch. Die Kruste war noch zu lange im, ja. im Heizofen gewesen. Wahrscheinlich und, schon wie gesagt, sechs Mal am Tag. Es war voll mit Fett vom Fleisch. Das Fleisch war einfach zu fettig und das Fett lief nach unten. Es war einfach kein ekelhaft. Also das heißt, esst bitte keine ja. Döner in anderen Städten. Außerhalb du kannst von Berlin. Das nur in Berlin. Und ich weiß nicht, ob ja. es irgendeine Stadt gibt, wo der Döner nahe dran ist an dem Berliner Döner. Aber dazu könnt ihr ja mal Bezug nehmen. Man muss ja auch dazu sagen, der Döner war meines Erachtens lange Zeit tatsächlich ein Berliner Alleinstellungsmerkmal. Also ich kann mich auch entsinnen, wo ich die ersten Döner-Geschäfte, ich sag mal nicht mehr Duden, weil Gesundheitsschäften. Entschuldigung. Weil so coole Dönerstände, also so abgeranzte Kreuzberger Dönerbuden, findest du halt auch nicht überall. Und ja, ich weiß auch gar nicht, wie doll er sich jetzt über die Republik verbreitet hat, der Döner. Der Döner? Nein, den gibt es schon in den meisten Städten mittlerweile. Ich kann eine passende Volleyballgeschichte dazu erzählen. Ich war mal in Stralsund, habe dort ein Spiel gesehen. Und ähnlich wie du, nach dem Spiel dachte ich, ja, bin ich zum Hotel zurückgelaufen, dachte, jetzt könnte man noch was essen. Heute ist ja Freitag. wo ist mein Kollege Martin? Michel, genau. Hier ist? Nee, nee. Und da war auch in Stralsund, in der Nähe vom Bahnhof, war da auch so eine Dönerbude. Die war noch offen, da saß einer drin und da habe ich auch geguckt und war eigentlich ganz gut. Und habe mir auch so eine Dönerbox natürlich geholt. Und ich fand, die hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Ja. Echt, tut mir Dönerbox geht Dönerbox ja auch schon ist kein Döner. Ja. Das hat für mich nichts, wenn du sagst Dönerbox. Da ist Pommes und ein bisschen Dönerfleisch drin. Ja. Ja, übrigens in der Türkei. Pommes gehören übrigens nicht in Döner. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja. Aber ich war in der Türkei 1996 und habe okay. da. Das ist schon ewig, ja. Ja, das war ungefähr 7 Jahre nach meinem ersten Döner. Okay. Und habe in der Türkei 1996 mal einen Döner gegessen. Ja. Also wirklich in so einer Gegend, nicht so eine Touristenecke, sondern wirklich so eine Gegend. Und da wurde der Döner serviert auf dem Teller. Und in dem Zusammenhang wurde mir auch erzählt, dass der Döner eigentlich genau so serviert wird. Und wenn da Brot dazu kommt, weil mit Brot kennen die Döner, also für die ist Döner im Brot halt unbekannt. Das ist ja die Berliner Sache. Genau. Mhm. Und sie kennen nur Döner Brot dazu und das nennen sie dann Eggmac-Döner. Da kriegst du einen Teller, das ist dein Dönerfleisch und dann liegen die Brot, das war glaube ich tatsächlich auch Fladenbrot, liegt dann einfach in Streifen daneben. Und so ist der türkische Döner gewesen. Völlig unspektakulär. Da finde ich, könnten sich die Türken was bei den Berlinern abgucken. So muss ein Döner, ich finde ein Döner gehört in die Tasche. Ja, und dann ich glaube, das ist auch das Ding, also weil das ist ja auch so ein Fastfood-Ding, was du schnell auf dem Weg total. Essen kannst. Ansonsten, obwohl ohne Sauerei geht das wirklich schon, auch in den 90ern. Das ist schwer, ja. Ja. Die Soße tropfte immer durch. Ich glaube, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Da hatte damals einer eine gute Idee gehabt. Das ist noch in der Beta-Phase. Oder noch in der Evolution. Deswegen gibt es jetzt die Dönerbox. Ja. Ja, für so Leute wie Stefan, ja. Aber die eigentlich keinen Bock haben auf Döner. Ja, ach, das kann man schon mal essen. Ich finde, Döner sättigt halt extrem. Und das ist so... Deswegen isst man die nicht jede Woche. Wollen wir uns eigentlich noch drüber lustig machen, dass Stefan zum Volleyball gucken nach Stralsund fährt oder lassen wir das weg? Nee, ich verstehe da den Gag nicht. Vielleicht war ein schönes Wochenende. Jo. Du fährst zum Volleyball gucken nach Stralsund? Ja. Wer macht denn sowas? Außerhalb der Saison. Weil man muss ja dazu sagen, wer Hannes und mich nicht so genau kennt, wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit Volleyball, ne? Arbeiten da ja auch in unserer Freizeit. Und ich war trotzdem noch nie in Stralsund Volleyball. Nee? Naja. Die sind da jetzt aus der zweiten Pro. Hab ich ja noch gut. Ja, hast du noch erwischt, ne? Genau. Hier, Stefan hat bestimmt so, das gibt so Pläne, da kann man so, da Sachen, die man erledigen muss. Ja, meine Bucketlist. Genau, aber mit Wegrubbeln habe ich die gesehen neulich. 100 Orte in Berlin, die man gesehen haben muss. Kaufst du so einen großen Bilderrahmen und dann rubbelst du das frei, wenn du es gemacht hast. Und da war garantiert Volleyball gucken. Da bleibt nichts mehr in Stralsund dabei. Ja, siehst du, ich fahre wegen Konzerten, also wirklich ganz bewusst, die Band spielt jetzt im Herbst auch in Berlin. Ja. Ich habe aber bin ganz bewusst nach Wolfsburg gefahren, weil ich es einfach cooler fand, in Wolfsburg mir in so einem anderen Club, wo ich noch nicht war, mir ein Konzert anzugucken. Also nicht immer ins Esso zu gehen, also 36, weil da bin ich schon 100 Mal gewesen. Genau. Stefan ist so, dass der irgendwo anders hinfährt, um Volleyball zu gucken. Ja. Das ist ja auch gut. Stefan, der war ja auch schon mal mit uns in Schwerin. Richtig. Da haben wir ihn mitgenommen. Aber sozusagen. Schwerin, Landeshauptstadt von... Mefopo. Ja, genau, von Mefopo. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Hast du auf deiner Bucketlist bestimmt auch einmal nackt über Chemnitzer Marktplatz laufen? Stefan, nee. Sag an. Nee, das nicht. Okay, will ich nicht in Verlegenheit bringen. Wolfsburg, Du hattest gesagt, du hast keine Leute gesehen in Wolfsburg. Ich glaube, das hängt damit zusammen, Wolfsburg ist eigentlich eine Arbeitsstadt. Mhm. Also als ich mal nach Wolfsburg oder wie durch Frankfurt. Wolfsburg gefahren bin, da saßen Leute mit einer schwarzen Bahncard in den Zügen, die alle Wolfsburg aussteigen. Ja, die wohnen da nicht. Alle, in Marienfelde ist es Mercedes. Alle steigen bei Mercedes aus. Aber in Frankfurt am Main ist auch so, ne? Ist da auch, da arbeiten nur die Leute, da wohnen die nicht. Es ist doch wirklich unglaublich geil. Ja, also Wolfsburg besteht aus einem Teil der Stadt, habe ich auf Google Maps gesehen, das Werk, ne? Mhm. Stadion? Und genau. Stadion ist da auch, also es gibt sogar zwei Stadien, immer das Amateurstadion und immer das Profistadion, die sind aber sehr, sehr prägnant zu sehen und so. Und dann gibt es halt noch so ein paar Kasernen, wo die Arbeiter drinnen arbeiten und das ist völlig richtig, das hat auch ein Freund von mir mal gemacht. Der hat in Wolfsburg studiert, hat dann auch noch ein bisschen gearbeitet. Bist du eine Uni, haben sie auf dem Bau noch. Genau. Und VW, da kannst du hier Maschinen und so bla. Und auf jeden Fall ist das ja auch wirklich krass, weil ich habe mir das ja auch ausgesucht, weil die haben nächsten Tag in Kiel gespielt, das war mir ein bisschen zu weit. Wolfsburg ist so geil, weil du bist in einer Stunde, ja, 10 Minuten mit dem ICE bist du da. Richtig, und überleg mal, wenn du in Berlin in Spandau arbeiten würdest du genauso viel brauchen. Ja. Also wenn du mit S-Bahn fährst. Schon, so. Ja, ja. Und deswegen machen das halt auch so viele. Weil es ist einfach so geil, du setzt dich in ICE, du hältst einmal noch in Spandau an und ansonsten fährst du durch und das ist schon geil. Ja, da würde ich auch, wenn ich in Wolfsburg arbeiten würde und dir noch Geld verdienen würde, würde ich auch in Berlin wohnen bleiben. Der Bürgermeister von Wolfsburg hat bestimmt nicht viel zu tun. Bist du der Geschäftsführer von VW, vielleicht der Bürgermeister von Wolfsburg? Das kann sein, genau. Hannes, aber eine Frage, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, du hast nicht einmal gesagt, welche Band? Nö, das soll auch nicht sein. Ist dir das unangenehm? Nö, ist mir überhaupt nicht unangenehm, aber das Ding ist, ihr habt ja wahrscheinlich über die Jahre hunderttausende Leute. Oh, warte mal, wir haben Zuschauer. Ja. Das ist richtig. Ich habe auch schon geguckt. Wir haben eine Mandarinente. Ach, Mandarinente. Das ist nur eins der Highlights, was ich heute schon gesehen habe. Ja. Und du weißt, dass sie Mandarinente hat? Oder hast du das einfach ausgedacht, um uns zu beeindrucken? Also die Hörer unseres Podcasts wissen natürlich, dass ich in Mathe nur halb so gut bin wie in Vogelkunde. Ja. Und ich kann dir auch das Geschlecht verraten, wenn du willst. Da sieht man ja, es ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr schön. Es muss ein Weibchen sein. Ja, es ist leider nicht so. In der Natur ist es bei Menschen wie bei den Tieren. Das ist ein Männchen und ich könnte es jetzt herholen und dir die Geschlechtsteile zeigen. Wenn du willst. Ich glaube dir das wirklich. Du scheinst ja ein Vogelkunde noch besser zu sein als in Mathe. Ja. Absolut. Ja. War mein zweites Lieblingsfach nach Mathe. Echt? Okay. Gut, sorry, mir lagen auch so schlechte Witze gerade auf der Zunge, aber ich glaube es nicht immer. Nachher kommen noch schlechte Witze. Ja, ich weiß. Heb dir die auf, du hast deinen Zettel verloren. ich wollte das Gespräch jetzt nicht crashen. Was gab es zu Wolfsburg noch irgendwas zu sagen? Die Band wollten wir sagen, das kann ich ja kurz nochmal erklären. Ich kann ja jetzt in meinem eigenen Podcast dazu nichts sagen. Vielleicht gibt es ja da auch ein paar Leute, ich glaube nicht, ich bin da relativ alleine. Leute gehen ja gerne zu so riesigen Konzerten und in der Freilichtbühne 20.000 Leute, die da zugucken und man filmt sich für Instagram gegenseitig und ist so toll, so glücklich, dass man dabei ist und ich habe so überhaupt keinen Bock auf so ein Konzert. Ich möchte in so einem kleinen, beschissenen Jugendzentrum sein, wo der Schweiß von der Decke tropft und wo die Klos, wo man sich nicht hinsetzen will. Da möchte ich Konzerte sehen und ich möchte die nicht in großen Mehrzweckhallen sehen, weil ich das total scheiße finde. Und wenn ich jetzt die Band sage und die 100.000 Leute, die euren Podcast hören, sich die Band anhören und davon nur 1.000 sagen, die ist geil von den 100.000, dann können die nächste Mal nicht mehr in dem kleinen Club in Wolfsburg spielen. Ah, okay. Erstens kriege ich keine Karte und zweitens muss ich in einen größeren Club, wo ich eigentlich nicht sein will. Ich will nicht in die Mercedes-Benz Arena zu einem Konzert gehen. Da war ich noch nie, da werde ich auch nie hingehen. Ich habe auch so eine Leute wie, habe ich gerade drüber nachgedacht, Buddy Count hat gestern in Berlin gespielt, in Spandau oder so. Ich habe die mal im Esso gesehen. Esso ist für mich so das größte Mögliche. Esso 36. Ich habe mal hier... Heißt übrigens nicht so, weil da nur 36 Leute reinpassen. Nee, da passen schon 700, 800. Das hat mit der Postleitzahl zu tun. Aber genau. Aber das ist nur noch das. Ich möchte einfach, ich finde Bands, große Bands möchte ich in kleinen Locations sehen. Ich habe KIZ vor 20 Jahren vor 30 Leuten gesehen. War total großartig. Jetzt füllen sie die Max-Schmeling-Halle, habe ich keinen Bock mehr hinzugehen. Und deswegen sage ich die Bands nicht. Ich glaube, die Bands sind. Wir haben den Fehler damals schon bei den Ärzten gemacht. Wir wollen den jetzt nicht bei deiner Lieblingsband. Genau. Ja, und es ist halt schwierig, ne? Gut. Aber kann ich verstehen. Es soll ja ein Geheimtipp bleiben weiter und damit du auch weiterhin schöne Konzerte erleben kannst. Waren auch wirklich nette Leute da. Man hatte so wirklich so das Gefühl, das ist wirklich das ist ein nettes Publikum. Man kann sich ja als Band das Publikum auch nicht aussuchen, aber man kann es so ein bisschen beeinflussen. Genau. Und die haben es auf jeden Fall geschafft, sich wirklich einfach nette, coole Leute und ich halt nebenbei. Nicht so nett, nicht so cool. Nette, aber coole Leute und du. Ja, genau. Da seid ihr schon zu dritt. Richtig. Also ich kann mich erinnern, jetzt wo du so von deinen Konzerten erzählt hast, ich war in Berlin mal mit einem Kumpel im Schwutz. Kennst du das? Natürlich. Ja, wer kennt das nicht? Ich kenn's nicht. Du kennst wirklich jetzt Schwutz nicht? Nee. Wo ist das? Ich kannte das vorher auch nicht. Es war, ist jetzt in Neukölln, oder? Ja, genau, Neukölln. Ist umgezogen. Es war aber davor nicht Neukölln, es war davor irgendwo anders. Ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Und da war ein Konzert. Rick Astley. Nee, eine australische Sängerin. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein. Nein. Und es war für Arte ein Konzert. Ah. Das heißt, wir waren dort und es war ganz cool. Ne? War auch nicht so viele Leute, aber richtig schön, so wie sie Musik gemacht hat. Und dann haben wir uns das Konzert nochmal angeguckt. Auf Arte. Cool. Richtig. Ja. Also Rick Astley hat wirklich beim Schluss gespielt, da waren ein paar Freunde von mir. Total großartig, die Band. Also Rick Astley muss man jetzt als Sänger nicht großartig finden, aber die schwärmen immer noch davon. Okay. Im Schwutz, Rick Astley, das war irgendwie so. Dieses Wochenende ist Rod Stewart in Berlin. Aber nicht im Schwutz. Nee. Sondern ich glaube, in der Uber-Arena, kann das sein? Da will man doch das nicht ist hin. Wieder Wer das Thema. Geht denn zu Konzerten? Das ist eine Basketballhalle oder eine Eishockeyhalle, aber doch keine Konzerte. Also ohne Garantie. Das, ich glaube, es ist die Uber-Arena, ja. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, mal auf Sport bezogen. Ist das für mich der Unterschied zwischen Fankurve und Sitzplatz? Und ich muss sagen, ich find Fankurve auch cool. Aber ist mir ehrlich gesagt zum Gucken zu doof. Und auf dem Sitzplatz kann ich es genießen. Und ich glaube, beim Konzert ist das ähnlich. Also entweder du bist mittendrin und kriegst womöglich nicht alles mit. Oder du bist halt dabei. Ich glaube, das ist der Unterschied. Aber ist ja auch völlig okay. Also kommt ja, glaube ich, auch immer so drauf an, wie man so ein Konzert konsumiert, in Anführungszeichen. Ja. Und welche Musik man hört. Und es gibt eine Band von mir, die ich sehr, sehr liebe, für die ich auch schon in andere Länder gereist bin. Isländische Band, die immer dann irgendwie alle zwei Jahre mal so eine Europatour macht, und wenn man die dann öfter sehen will, muss man auch in andere Länder reisen. Und da gab es auch mal ein, zwei, in Köln zum Beispiel hatte ich da mal ein Stehkonzert, also da gab es keine Plätze, ich habe es gehasst, weil das so Musik ist, da möchte ich sitzen, da möchte ich so sitzen, Augen zumachen und das genießen. Also es kommt ja auch immer auf die Konzerte, auf die Musik an. Ja. Jetzt in Wolfsburg war es eher so Punk. Ja. Da kann ich nicht irgendwie hinten stehen oder an der Seite stehen. So. Da möchte ich angerempelt werden, da möchte ich mit nach Bier riechen danach, obwohl ich selber kein Bier trinke. Ja. Das ist irgendwie... Wir recherchieren das mal und verraten es dann nächstes Mal. Ja. So, genau. Wer die Transferleistung jetzt bringt, das ist okay. Aber genau, da die passende Frage, was René gerade schon angesprochen hat, Sitzplatz oder richtig stehen und mitgrölen? Ja, offenbar richtig stehen und mitgrölen. Ja. Bei 90% meiner Konzerte, ja. Ich glaube, du hast auch eine ganz andere Nähe zum Künstler. Also ich habe mir mal von Marc Rebillet ein Konzert angeguckt und ich glaube, der verliert auf der Bühne einfach, weil der so publikumsnah ist. Und das funktioniert auf einer großen Bühne einfach nicht. Mhm. Das ist dann cool, da hörst du deine Musik. Aber wenn der, müsst ihr euch unbedingt angucken, Marc Rebillet. Okay. Top. Auch bekannt, sehr bekannt oder hauptsächlich bekannt, weil er das erste iPhone gekauft hat damals. Er war der erste in der Schlange gewesen. Und da gibt es ein Video von 2010. Wann ist das iPhone rausgekommen? Ist nicht wahr. Keine Ahnung. Ja, muss man mal gucken. Ansonsten seine Musik auch herrlich, nur im Bademantel bekleidet. Achso. Steht da dann kennt ihr die Storys, dass man jetzt mehrfacher Multimillionär wäre? Mehrfacher Multi ist so lustig. Multimillionär wäre, wenn man zum Zeitpunkt eines jeden iPhones das Geld in iPhone-Aktien angelegt hätte. Tja. Wäre man jetzt Multimillionär? Hat das einer gemacht von euch? Nee, habe ich vergessen. Bei iPhone 3 habe ich es kurz vergessen. Sonst immer. Okay. Aber ist schon krass. Ja. Punkt. Aber wahrscheinlich müssen wir wirklich mal so eine Podcast-Folge machen, wo wir so in alten Zeiten uns erinnern. So wie gerade mit dem Telespiel, ne? Und ich glaube, im Gespräch fallen dann einem ganz viele Sachen noch ein, die man vorher gar nicht im Kopf hatte. Ich habe auch noch eine alte Sache, die ich rauskramen kann. Die kennst du jetzt nur, Johannes kennt sie nicht. Und zwar, ich habe jetzt durch Zufall beim Aufräumen unsere Black Stories Podcast gefunden. Und ich will es nur anbringen, nicht weil ihr euch das anhören sollt. Ja, genau deswegen nämlich. Black Stories, kennst du? Das sind Karten, da steht vorne ein Satz drauf, einer Geschichte, einer Situation. Ach, du musst die Situation raten und der andere kann muss ja oder nein sagen. Genau. Doch. Ja. Und da kannte ich noch eine von früher. Oder zwei, die hat man sich im Ferienlager erzählt. Ja, das kann sein. Damals im Sommer im Ferienlager, weißt du? Ja, siehst du, wir haben damals für den Moses Verlag ganz offiziell den Podcast gemacht, über 3 Jahre. Mhm. Und die Folgen, Stefan, verlinkt das bitte in den Shownotes. Die Folgen sind alle online jetzt wieder vorhanden, anhörbar und selbst nach 17 Jahren, was ist das? Ich 2007, 17, 24 Jahre. Ja. Siehst du? Mathe. Hey. Mathe ist ja wirklich, bist du halb so gut wie ein Vogel. Ich mache dem jetzt auch Mathe-Nachhilfe. Er hat sich's aufgeschrieben vorher. Also ich mache Mathe-Nachhilfe. Also ich kriege Mathe-Nachhilfe. Ja. immer noch hörbar und wirklich mega unterhaltsam. Ja. Und ich habe sie glatt daraufhin rausgesucht. Ja, muss ich mir die ganze Woche immer per WhatsApp. Ich weiß. Und ich würde so gern, ich würde so gern wiederbeleben. Ja. Ja, also das ist jetzt das Angebot an dich, Stefan. Okay. Guck dir das mal an, ob ich nochmal in die Gespräche gehen sollte mit dem Moses Verlag. Ja, nicht. Was zahlen die so? Die zahlen tatsächlich nichts. Die haben wir, glaube ich. Aber sie waren, nee, man muss sagen, sie waren sehr großzügig. Ja. Wir haben in jeder Folge, also wir haben Leute mal recht beschenkt, mit denen wir das gemacht haben. Wir sind gemacht, durch die Republik gereist damals und haben bei Leuten, also die Republik war auf Berlin begrenzt, haben mit Leuten dann Aufzeichnungen gemacht. Ja. Wir kommen ja aus Berlin nicht raus. Muss man ja auch nicht, woanders schmecken die Döner ja auch nicht. Das was willst du denn woanders? Das ist der Grund. Ja. Eben. Ja, und nee, wir waren da schon gut unterwegs gewesen. Aber war die Story schon eine ist coole Zeit. Ich habe gerade eine Story am Laufen. Ich bin echt am Grübeln, deswegen bin ich vielleicht nur halb konzentriert. Stefan wollte auch mal zum Volleyball mal ein Foto von sich als Jugendlicher mitbringen. Da bin ich auch mal noch sehr, sehr gespannt. Als Jugendlicher? Ja, also die frühesten Fotos von dir sind von? Ich habe, glaube ich, noch welche von? So von Klassenfahrten. Achso, nein, ich aber hast du denn? Vielleicht muss ich mich ich überlege gerade, seit wann kenne ich dich? Du kennst mich erst seit der Ausbildung. Da hatte ich schon mein Abi schon gehabt. Ja, seit 2000, also auch erst 24 Jahre. Ach, du bist auch erst. Ja, ich bin hier auch der Jüngste. Da musst du jetzt schon 60 bestimmt, oder sowas sein. Nicht, wie alt du bist, aber bestimmt bist du der Jüngste. Du bist auf jeden Fall noch zu jung aus. 40, ja. Ja. Hannes. Wiss ich nicht, ob das jetzt schon reicht, um der Jüngste zu sein. Hannes, jetzt musst du jetzt auch gucken lassen. Wir machen jetzt jeder die Hose runter. Jetzt ich habe ja schon gesagt, dass ich den Osten noch bewusst miterlebt habe. So, das ist das, was ich sage. Ja, aber warte, ich habe eine gute Frage. Hast du schon schon Zeitungen lesen können im Osten? Ich habe, also ich kann nicht auch sagen, ich habe ja gesagt, ich bin beeinflusst worden und das ist vom Ost, von sozusagen der Geschichten über den Westen, über den schlimmen kapitalistischen Westen. Ja. Und das ist nicht von meinen Eltern passiert, weil die waren sehr offen und waren öfter mal im Westen, Westverwandte besuchen und so. Das die heißt, waren im Westen? Ja. Die dürften im Westen fahren. Das war immer das Allergrößte. Also für mich war ja Weihnachten war nur das zweitschönste im Jahr. Das schönste im Jahr war, wenn sie wieder Mutter kamen. Oder Vater aus dem Westen wiedergekommen sind. Mit Geschenken. Also zum 70. Geburtstag der Tante und zum 75. Geburtstag. So runden Geburtstagen dürfte man manchmal im Westen fahren. Siehst du, und jetzt, pass auf, in 2 Jahren oder vielleicht schon im nächsten Jahr könnten wir an dieser Stelle jetzt sagen, ey, gebt uns mal einen Daumen nach oben jetzt in unserer App. Ja. Und wenn ihr mal einen DDR-Podcast haben wollt, machen wir eine Folge über DDR. Oder alte Computerspiele. Oder gib einen Daumen nach unten. Hier mit deinem Handheld da und ich mit meinem Atari 2.6 und so. Atari 2.6 war der vor dem C64? Ach, eine Konsole. Ich hatte den Commodore Plus 4. Der ist vor dem C64 gewesen. Ja. Hui. Schlecht. Und das war mein erster. Hast du den bekommen? 89 hatte ich Glück, dass wir einen C64 vom Begrüßungsgeld gekauft haben. Ja, ich hab meinen nach 89 gebraucht, geschenkt. Da haben wir noch in der zweiten Hand noch Inserate geschaut. Das war so eine, kennst du, zweite Hand? Hatten wir neulich auch. Ja, da habe ich mal die Schülerjobs gesucht. Gab's neulich. Hatten wir mit Marc über so die zweite Hand heißt jetzt eBay Kleinanzeigen. Und ist jetzt online. Ja, heißt ja jetzt nicht mehr so. Gibt es auch bestimmt zweitehand.de oder so. Ich glaube, wir sind übrigens auch relativ gleich alt. Fast. Wir müssen die gleich sein. Aber, gut, nee, genau, also DDR-Thema, wie gesagt, ihr könnt die App, wir haben eine App am Start, aber ich würde mal sagen, wir sagen den Link hier nicht. Der wird in den Shownotes sein, weil die App ist noch nicht ganz fertig, aber man kann schon alle Podcasts drin hören. Was habt ihr für Geld investiert, um gute ITler daran zu setzen, euch eine App zu entwickeln? Hannes, du als Ex-Podcaster, kannst du dir vorstellen? In deinem früheren Leben. Kannst du dir vorstellen? Da ist ein Finger gezaubert. Er hat den Mittelfinger aufgepumpt. Ist übrigens auch eine Fähigkeit von mir, zaubern, aber dazu macht den Podcast nicht immer schwierig. Was kannst du nicht? Ja, habe ich neulich mich auch gefragt. Nee, pass auf, wir haben kannst du dir vorstellen, du hörst einen Podcast und während des Podcasts sagst du, ich möchte, worüber die gerade sprechen, sehen, drückst auf den Knopf in unserer App und siehst dann, das ist also Stefan mit langen Haaren und oder du sagst, warte mal, das fand ich jetzt super lustig, ich schicke jetzt mal ein Smiley. Und wir als Produzenten sehen dann gesammelt, ach guck mal, an der Stelle kam viel Feedback ein. Oder wir werden benachrichtigt in 2028. Da hat gerade jemand über die Podcast-Folge 2 mitgelacht. Das wirklich, also jetzt ganz ernsthaft, ich bin ja immer eher jemand pöbelig. Mir fällt das ganz oft und dieses ganz, du hast ja schon 17 Mal gesagt hier, in den Shownotes. Ja. Und dann darunter jemand dann irgendwie zu Hause ist und darunter scrollt und noch dran denkt und so. Und so ein Handy hast du dabei, hörst vielleicht den Podcast gerade und guckst gerade, es geht um Stefan als Jugendlicher, das Bild will ich sehen und kann sozusagen 30 Sekunden danach darauf drücken. Nicht 30 Sekunden sofort, du machst die App auf, du musst erstmal das Handy raussuchen. Ja, ich meine, du musst es ja gut vorbereiten. Ja. Das ist ja, finde ich, großartig. Fehlt mir bei vielen, vielen Podcasts, weil ich immer denke, das ist doch jetzt spannend und wo kriegt denn das? Oder die reden über ein YouTube-Video, was sie gesehen haben. Mhm. Und ich möchte jetzt relativ schnell angezeigt bekommen, ohne große Umschweife oder so. Genau, siehst du? Und vielleicht kannst du dein Voting nochmal ändern. Kannst du das ins Russische formulieren irgendwie? Ins Russische? Na, damit die Programmierer. Johannes, Berlin, Berlinster letzter Gerdi. Jetzt sag, wie alt du bist? Minier? Minier ist, ich weiß nicht, wie alt. Schade, weil das ist nämlich, dieser Satz ist so fest drin, wenn ich das sage, sage ich Minier, Twinier, Zitliet. Und dadurch weiß ich, wie alt ich war, als ich dieses Russisch-Zeug hatte. Weil ich nur, weil das hat sich so, weil du diesen Satz ja hoch und runter pauken musstest, wie du es jetzt auswendig kannst. Ja, ja, geht dir nach heute Krasnaya Belaschat. Ja, ja, ja. Kein Wort verstanden. Aber das Ding ist ja, dass ich ja relativ schnell nach der Wende abgehauen bin in der Westschule. Du hast was mit sehr gesagt. Also ich glaube, du warst 7, als du das Russisch gemacht hast. Also genau. Hat er meine ich Russisch erst ab der 5. Klasse? Nee, ab der 3. Klasse. Aber spätestens jetzt Russisch weiß ich, dass ich der Jüngste bin von uns. Russisch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich möchte aber überhaupt nur ab der 3. Klasse. Ich glaube, bei mir ab der 5. Vielleicht ist es aber auch, weil du in Marzahn zur Schule gegangen bist. Nee, bin ich ja gar nicht. Ich komme aus Treptow-Köpenick. Schon was Neues gelernt über unseren René. Ja, naja, ich lerne hier nur Sachen. Er ist gut zu Vögeln. Wenn ihr jetzt auf den Button in der App klickt, dann seht ihr seht ihr den Steckbrief. Genau. Dann geht es direkt zu meinem Tinder-Profil. Ah, okay. Nee, aber großartig, macht das mal, wirklich. Und dann könnt ihr ja befreundeten Podcast auch zur Verfügung stellen. Ja, natürlich, wenn der sich wieder etabliert, na klar. An der Stelle, Marc, bitte die Feature-Liste noch ausfüllen, damit die nächsten Entwicklungen an den Start gehen können. Genießt erstmal seinen Urlaub. Der genießt seinen Urlaub, das ist okay. Genau. Kann der was, der Marc? Ja. Also was so App entwickelt, nicht, dass ich ihn brauche. Ich er ist auch Softwareentwickler. Ja? Also ja. Er ist eher der Frontender der Klasse. Ja, habe ich ja bei eurem Tippspiel, worüber wir noch nicht geredet haben, ja auch gehört. So, danke. Hast du nicht da Danke gesagt für Frontend? Oder, aber ich glaube, da hat er sich bei mir bedankt. Ach so, ja, kann auch sein. Hast du auch mal, ihr habt alle für Ost. Warum heißt das eigentlich Ost? Online-Sport-Tipp. Ach so. Online-Sport-Tipp, weißt du. Okay. Nee. Aber wenn du mir was Spektakuläres vorstellst. Ja, das machen wir im Nachgang da draußen. Okay. Also, Marc hat natürlich auch seinen Anteil am neuen Tippspiel, weil er hat immer drauf gedrängt, Stefan, ich will die Scheiße mit dem Handy bedienen. Er hat den Druck gemacht. Okay, Stefan, wir müssen uns ranhalten, weil Johannes hat noch ein zweites Thema mitgebracht, was ich gerne noch... Kommt gleich noch ein Song für Johannes? Nee. Also diesmal nicht, okay. Nee, keine Songs heute. Kein KI-Song. Dann doch, du kannst ja selber singen, wenn du willst. Dann machen wir schnell, weil wir haben ja auch ein Duell zwischen dem Podcast im Tippspiel. Denn der Berlin-Podcast präsentiert ja das Ost-Tippspiel. Wenn ihr uns hört, ging es ja schon los. Aber also, vielleicht kann man ja noch spät einsteigen. Ja, also das kann natürlich jetzt der Stimmungskiller sein, ne? Weil wer den Podcast jetzt hört, weiß... Ja, und denkt, ich hätte da so gern mitgemacht. Und du kannst ja noch einsteigen. Ja, aber dann kannst du keine Bonustipps mehr abgeben. Obwohl, ich muss ja sagen, die Punktevergabe für die Bonustipps ist ja der allergrößte Skandal. Hier. Du kriegst ja für den richtigen Europameister. Darum geht es übrigens bei so einer Europameisterschaft. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Nee. Es geht darum, wer Europameister wird. Da kriegst du 2 oder 3 Punkte. Nee, fünf Stück. So viel, ja. Aber wenn du Armenien gegen Aserbaidschan am 3. Spieltag der Vorrunde, wo es für keine Mannschaft um was geht, wenn du da das richtige Ergebnis hast, dann kriegst du 4. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ich möchte doch, dass es geht doch nicht darum zu wissen, wie Armenien gegen Aserbaidschan ausgeht. Hast du einen Zettel? Warum schreibst du nichts mit? Darum zu wissen, wer Europameister wird. Ja. Und dementsprechend muss der Europameistertipp doch viel größer bepunktet werden. Ja, das sind immer die Standarddiskussionen. Also, ja, aber es gibt doch da keine zwei Meinungen. Entschuldige mal bitte. So, wir können schon nicht mehr hören. So, Thema wechseln. Ich wollte mich aber ganz kurz aufregen. Genau. Also wer mitmacht, zu breit für Sessel, ist auch dabei. Und die treten gegen den Ostautomaten an. Na gut, das Duell gewinnen Haben wir da Teams, ja? Was? Nee. Kann man da Teams machen? Nee. Weil ich bin ja unter Johannes da, oder? Ach so. Das war ich da schon mal? Nee, du bist allzu breit für Sessel. Ach echt? Ja. Okay. Okay, aber du musst ja noch tippen, ne? Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, der Stimmungskiller in dem Sinne, wenn ihr den Podcast hört, kann es ja sein, dass ihr schon sagt, scheiße, nur noch 2 Spiele für Deutschland. Ja. Was denkst du, wie weit die drin bleiben? Europameister werden sie nicht. Okay, dann werde ich die schon mal nicht nehmen. Ich habe übrigens ChatGPT gefragt. Ja? Und ChatGPT sagt Frankreich. Echt? Ich habe jetzt zweimal gefragt. Durchaus drin. Und haben zweimal Frankreich gesagt? Also zweimal Frankreich gesagt. Wir können es ja live nochmal gucken. Ich meine, die neuen Testspiele sind jetzt wahrscheinlich gestern raus, gestern Abend ausgegangen. Also René hat 5 Accounts angemeldet, damit er eine größere Chance hat. Ja. Super. So, warte, dann fragen wir nochmal kurz, ChatGPT, ihr müsst jetzt leise sein, wenn da jetzt. Sag mal, wer wird eigentlich Europameister bei der Europameisterschaft 2024? Gib mal einen Tipp ab. Das ist schwer zu sagen. Die Europameisterschaft ist immer voller Überraschungen und viele Teams haben eine gute Chance, den Titel zu holen. Mannschaften wie Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien sind oft stark, aber es könnte auch ein Außenseiter gewinnen. Komm mal zum Punkt. Sag mal bitte eine Mannschaft, die du meinst, die gewinnen wird. Er denkt. Es denkt. Ja, da hat er es schwer. Also so mit Meinung, er denkt und überlegt. Gibt es eigentlich einen Unterschied, wie du mit ChatGPT und wie du mit deiner Freundin redest? Oder ist das eigentlich gleich? Nein, das mache ich immer von der körperlichen möglichen Gegenwehr abhängig. So, und damit haben wir ChatGPT gehackt. Also mit Meinung ist nicht so weit. Mir gegenüber hat er gesagt Frankreich. Mhm. Okay. Pass auf, da machen wir gleich mal ein Experiment, weil, wenn du schon bei ChatGPT warst... Jetzt fragt Bart und Bart sagt bestimmt... Nein, Gemini heißt es. Gemini. Weil ich habe die Tage Desaster mit KI erlebt. Ich habe am Sonntag, Johannes ist ja auch Sportfan, French Open Finale geguckt. Das Spiel war noch nicht zu Ende und habe aber bei X jemanden gesehen, der gesagt hat, oh hier, Gemini hat schon gesagt, wer gewonnen hat. Ne? Da habe ich den auch gefragt und da hat er mir gesagt, ja, der und der hat ja gewonnen, war easy. Ne? Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann war am Dienstag ja, am Montag, Alba Berlin, ne, Basketball, Finalserie. Das lief auch noch. Alba hat hoch geführt. Und da habe ich Gemini auch gefahren. Und gesagt, ja, Bayern München hat er ganz klar gewonnen. So nach dem Motto. Das heißt, er lag falsch. Pass auf, heute Abend ist ja das dritte Spiel. Steht 1-1 in der See. Und jetzt fragen wir mal Gemini, wie das Spiel ausgegangen ist. Kannst du da reinsprechen? Ich habe die App. Warte mal. Gemini hat auch so eine App? Ja, wo hatte ich denn das? Muss ich mal kurz suchen. Unterhalten wir kurz die Leute, René. Ich möchte ein Gedicht vortragen. Wo ist denn dein Zettel? Ah, ich hab's gefunden, alles gut. Okay. Ach, Pass auf. Hi. Wie ist das dritte Halbfinalspiel im Basketball-Finalserie zwischen Alba Berlin und Bayern München ausgegangen? In Basketball, high and in have different meanings. High refers to the high post area. Ich glaube, das kann man abbrechen. Da siehst du, wie doof der ist. Ja. Kennt ihr von Starship Voyager? Wie hieß denn diese Star Trek-Serie, die in den 90ern lief, wo die so eine violette Uniform haben und da waren Roboter dabei, Data. Mhm. Next Generation hieß es, oder? War das also Voyager Generation? War das, oder? Nee, Raumschiff Enterprise Next Generation. Mit Lieutenant Commander Data. Ja, genau, Data. Ja. Und ich war muss bei den ganzen KI-Krempeln... Nee. Bei normalem Raumschiff Enterprise war der doch. Ja, aber Next Generation. Next Generation, genau. Ach so, ja. Nicht mit Kirk. Mit Picard, genau. Ja, genau. Und ich muss bei Data, muss ich immer an heutige KIs denken, ja. Weil ich das Gefühl habe... Der kann alles. Nee, es erinnert mich sehr daran, wie es sich von gibt, den Fähigkeiten wie es versucht, auch, ja. Menschlichkeit auszudrücken, ja. Ohne dazu in der Lage zu sein. Ja, ja, aber das ist krass. Nutzt du KI, Johannes? Nee. Überhaupt nicht? Hätte dir ein Bier bestellen können. Was? Hätte dir die Bierbestellung vielleicht berechnen können. Genau. Vertraue da mir wirklich da mehr. Ich vertraue mir da wirklich mehr. Also ich meine, gut, wenn ich die ganzen Daten raussuche, um die zu füttern, um da wirklich eine vernünftige Aussage zu bekommen, dann hätte ich, also dann wäre es auch selber. Ist das so? Ich weiß nicht, ich bin immer bei so modernem, wo alle dann immer so total begeistert sind und ihr ganze Podcast-Folgen darüber macht, bin ich immer sehr vorsichtig und warte erstmal ab. Und werde dann irgendwann, wenn sich da eher die erste Begeisterung gelegt hat, dann auch mal gucken, ob es für mich nützlich ist. Aber ich finde es ja eher beängstigend, muss ich sagen. Ich finde es wirklich eher beängstigend. Also ja. Auch gerade, was so dieses Foto-Faken und so angeht und Nachrichten-Faken und so, das ist alles. Und ich meine, heutzutage kannst du ja dann auch, wenn keine Aussage, die sind ja auch, die Hälfte ist ja KI generiert. Ja. Auch auf verschiedenen Webseiten steht dann immer drauf KI generierte Hilfe. Selbst auf redaktionellen Webseiten mittlerweile, dieser Artikel wurde KI generiert. Ja, genau. Und also bei Fußball, die habe ich es noch nicht gesehen, habe ich einen Spielbericht aus der achten Liga und dachte mir, der hat wirklich, da stehen oben die Torschützen und die Minuten und die gelben Karten stehen da und dann macht er da so einen Text raus, also wirklich relativ viel, wo er im Grunde nur Füllwörter drumherum macht keine Informationen mehr hat, aber du denkst, du liest einen Spielbericht auf einmal. Weißt du, woran ich erkannt habe, dass dieser Spielbericht ein KI-Text war? Donald Duck hat 2 Tore geschossen. Ach so, okay. In der 300. und in der 560. Minute. Echt? Oh Gott. Ja. Nee, ja. Wir haben neulich im beruflichen Umfeld KI gut einsetzen können. Wir hatten einen Dreh und nach dem Dreh, als das Material geschnitten wurde, wurde festgestellt, dass eine bestimmte Aussage von der Person nicht getätigt wurde, die aber für den Kunden wichtig war. Und da haben wir dann die Stimme von der Person in die KI gegeben und haben den Satz eben dann rausgespielt durch eine KI. Richtig und emotional, du hast den Unterschied nicht gehört. Ja, das ist macht in diesem, doch aber Angst. Also, ja, also muss du man kannst gucken, doch jetzt jedem alles in den Mund legen. Und Kriminalität für Kriminalität. Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Ja, brauche ich keine, kann jetzt eine Textnachricht schicken. Das, ja genau. Also natürlich hat KI auch viel Positives, muss man natürlich auch sagen. Ne? Aber die Gefahren, die lauern natürlich. Und das ist ja das, was auch den Leuten so im Kopf rumschwirrt. Ne? Also wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, ist ja Wahnsinn, was die da für Ängste dann plötzlich schürt. Ja, weil es halt so hoch gepusht wird. Natürlich, ja. Ne? Und aber das ist doch bei allen Neuerungen so. Das war bei der Industrialisierung, wurde gesagt, Alter, wenn jetzt die Dampfmaschine kommt, dann ist hier Highlife in Tüten. Wo es Fernsehen kam, wurde ganz düstere Prophezeiung. Rock'n'Roll hat ja auch düstere Prophezeiungen hervorgerufen. Also ich glaube, da müssen wir jetzt einfach durch. Naja, und mal gucken, wie es in 10 oder 20 Jahren ist mit der KI. Apropos. Vielleicht interessiert uns das dann gar nicht mehr, weil es halt in unseren Alltag so integriert. Guck mal, das Telespiel, was ich nicht mehr habe, interessiert mir auch nicht mehr die Bohne. Schade eigentlich. Ja. Jetzt wäre es wieder interessant, das wohl war. Aber naja, mal gucken. Ich habe übrigens. Weil du gerade geguckt hast, das war eine Columba Palumba. Das ist die Ringeltaube. Du hast es klatschen hören. Ja. Das ist das eindeutige Geräusch einer Ringeltaube. Daran ist sie sehr leicht zu erkennen. Wenn du es nächstes Mal hörst, kannst du sagen: Ringeltaube. Ja. Ich bin mir immer unsicher bei René. Ich nicht. Ich weiß, dass er Quatsch erzählt. Ja. Ich erzähle keinen Quatsch, wirklich nicht. Ich habe übrigens, weil wir ja am Anfang diesen. Ja, ich kann übrigens. Zip, zap. Hinten links. Zip, zap, zip, zap. Hört man die ganze Zeit. Und? Zilpzalp. Zilpzalp, Zilpzalp. Vielleicht hört man Singeltaube. Das über. Nein, das ist ein Zilpzalp. Ach so, heißt der? Der Vogel heißt so, ja. René, wir verlieren gerade alle Hörer. Okay, wir sind also heute auch... Also Vogelkunde kriegst du wirklich, also da kannst du wirklich keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Oh, ich möchte auch keiner nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber was man mit Vogelkunde alles so auf die Reihe bekommt. Aber wieso willst du da eigentlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach komm, Johannes, du bist aus dem Alter raus. Hast du nicht gesagt, ich will jetzt meine Briefmarkensammlung sehen, sondern ich erzähle dir mal was über Vögel? Briefmarken ist ein gutes Stichwort. Nein, wir wollten ein anderes Thema. Ach so? Wir machen heute die zweistündige Folge. Durch. Na, wir ziehen komm, durch Briefkasten. Pause. Briefkasten, da fällt mir ein. Briefmarke. Habt ihr, Briefmarke, genau. Johann König, kennt ihr? Richtig. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört. Habe ich neulich bei Dieter Nuhr gesehen. Richtig cool. Er hat seiner Mutter einen Brief geschrieben. Mhm. Der Brief kam aber zurück, weil er 5 Cent zu wenig draufgeklebt hat an Porto. Und da hat er gedacht, jetzt dreht er den Spieß um. Hat einen neuen Briefumschlag genommen und hat seine Adresse vorne drauf geschrieben. Nee, die von seiner Mutter. Seine. Ja. Und hat ihn wieder eingesteckt. Funktioniert. Nur innerhalb von Berlin. Ja. Würde ich behaupten. Hat er das wirklich gemacht? Das ist in seinem Programm, ob er das jetzt gemacht hat. Aber funktioniert? Funktioniert. Dann musst du seine Mutter natürlich dann nachzahlen. Ach so. Aber der Brief ist angekommen. Aber muss er dann nachzahlen? Das gehört zu dem. Aber das war ein. Aber wenn er zurückkommt, ist es doch viel logischer, wenn er an seine Mutter einen Brief schreibt, dann schreibt er die Adresse seiner Mutter darauf, als Absender, meine ich. Ja, genau. Und das hat er gemacht. Aber das ist doch das Thema, also dieser Gedanke schwelgt ja schon seit Ewigkeiten rum. Und dann war mal die Überlegung, von der Logik her müsste das so funktionieren. Das funktioniert natürlich nur postamtweise, weil ein Postamt in Berlin, wenn das ein Brief hat, der zu wenig frankiert ist, wird das nicht an ein anderes Postamt zurückschicken in Chemnitz oder so, sondern natürlich nur, deswegen glaube ich, dass das nur jetzt bedingt funktioniert. Ich habe in meiner Jugend damit ein bisschen auch experimentiert in der Sache. Da gab es ja immer so diese, wenn der wirklich seinen Katalog, hier Otto wollte wirklich seinen Katalog oder so loswerden und da hat er immer so einen Briefumschlag da mit Porto Zeit Empfänger. Da konntest du die Bestellung sozusagen und steht einfach bloß Porto Zeit Empfänger ist angekommen. Und dann haben wir halt diesen Briefumschlag genommen und haben halt eine andere Anschrift raufgeschrieben, Porto Zeit Empfänger. Und es hat trotzdem eingeworfen worden. Hat das funktioniert? Ja, hat fast immer funktioniert. Ich kenne jemanden, der bei der Post arbeitet. Das Geheimwort auf diesem Briefumschlag ist nämlich ein ganz wichtiges. Das hat gar nicht mit dem im Kasten zu tun, sondern es muss ein Antwortumschlag sein. Mhm. Das heißt, auf dem Umschlag steht das Wort Antwort groß. Ja, wir haben ja am Anfang immer die Originalumschläge genommen. und bloß eine andere Adresse draufgeschrieben sozusagen. Also dann wird auf jeden Fall Antwort noch draufgestanden. Vorhin die Lifehacks hier. Ja, aber das kann ich mir nicht. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie so versehrten Post oder Kriegs... Ja, da geht auch irgendwas rum. Ich habe es aber vergessen. Wo es wohl auch geht, dass man keinen Porto draufzahlen muss. Kriegsversehrten Post oder irgendwie so, keine Ahnung. Oder an den Kaiser. Nein. Die Farbe der Umschläge war ja auch relevant. Nein. Du kriegst, hast noch nie in deinem Leben gelben Umschläge. Übrigens, oder? Werde ich auch nicht. Auf den Briefumschlägen müsst ihr mal gucken. Da sind unten immer so eine orangenen. Ich habe leider keinen bei. Ich habe sonst immer zwei. Ja, genau. Das ist nämlich, das sieht man gar nicht. Wenn man einen Umschlag in der Hand hält, denkt man so, ja, da ist eine Briefmarke und eine Adresse drauf. Und unten in diesem Code, der in Orange schwach zu sehen ist, ist dann ein paar Informationen kodiert. Ja. Siehst du? Gut, aber wir wollten über was anderes sprechen. Johannes hat sich über eine Sache aufgeregt. Ach ja, genau. Was heißt aufgeregt? Nein, aber trotzdem. Johannes ist was aufgefallen. Genau. Ich habe mich gefragt, bin ja nach Wolfsburg gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Falls ihr in Minute 30 schon hier am Empfangsgerät wart. Wir haben Leute, die schalten immer erst zum kurz vor Ende ein. Ja. Ich bin nach Wolfsburg gefahren mit der Deutschen Bahn. Ja? Schön. Hab mir ein Ticket gekauft. Stefan ist ja jemand, ich beneide ihn ja sehr, dass er denn auch irgendwie die Muße hat und das Geld hat, erste Klasse zu fahren. Das kann ich mir nicht leisten. Stefan sitzt also immer sehr gemütlich in der ersten Kasse und weit und breit ist kein Mensch. Ich muss mich mit dem normalen Volk in der zweiten Klasse dann um die Sitzplätze streiten. Deswegen saß ich auf dem Hinweg übrigens auf dem Boden, weil einfach nicht genug Plätze frei waren. Stefan sagt, das ist bald nicht mehr möglich. Ja? Stefan? Auf dem Boden sitzen ist jetzt, ich glaube, während der Fußball-EM wurde eingestellt, dass du ohne Sitzplatzreserve, aber es betrifft, glaube ich, nur internationale Verbindungen. Ne? Es galt nicht generell. Gut, ich wollte es nur so recherchiert haben. Ich bin ja auch jemand, der, wenn er jetzt wirklich 3 oder 4 Stunden unterwegs ist, bin ich auch jemand, der durchaus einen Sitzplatz reserviert, weil es mir dann einfach wichtig ist. Ja, aber dieser Stunde dachte ich, außerdem stand da irgendwie, keine Ahnung, erhöhtes Fahrgastaufkommen. Ja, komm, in der App. Aber es war nicht total erhöhtes, stark erhöhtes Fahrgast. Als eine Person kann man sowas machen. Ja. Findest du immer einen Platz. Also, oder Sitz im Gang. Genau, der Platz im Gang war so gemütlich, dass ich glaube, ich hätte auch noch einen einzelnen Platz irgendwo gefunden. Aber setzt du dich dann neben irgend so einen Nerventypen, der bin ja nun auch ein bisschen Platz weg, weißt du, dann ist der ein bisschen eingeschränkt und so. Dann dachte ich, setze mich einfach hier unten. Auf jeden Fall habe ich natürlich auf beiden, ist ja immer so, habt ihr alle schon mal gesehen, haben wir auch schon oder hat mal drüber geredet, aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum Leute. Und es ist wirklich so, es ist nicht so, dass die unheimlich viel Gepäck haben und 7 Kinder, sodass man erstmal organisieren muss und sicher gehen muss, dass alle auch aussteigen, sondern auch einzeln reisen, manchmal auch Omas, die wirklich, wo du Angst hast, die fallen im Gang um, weil die unsicher... Hallo! Hallo. Na, kennen wir uns? Er hat sich verbrannt, er will jedem zeigen, dass er ist Aua. Ach so, hast du einen Aua? Bist du hingefallen mit deinem Fahrrad? Mit deinem Laufrad? Verbrannt. Oh. Na dann, gute Besserung. Gute Besserung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und auf jeden Fall sogar Omas, die kaum stehen können, die stehen schon 5 Minuten, bevor der Zug in den Bahnsteig einrollt, stehen die auf und stellen sich an die Tür, wo du Angst hast, dass sie umfallen. Und haben die so viel Angst, dass sie nicht mehr rauskommen? So ein Zug hält schon eine Weile. Die lässt auch alle aussteigen. Naja, gut. Es kann natürlich sein, klar, wenn Anschlusszüge kommen, wenn der Zug Verspätung hat, dass sie noch irgendwas erwarten. Stefan, da sind 50 Leute in meinem Abteil aufgestanden und haben sich an die Bähentüren verteilt. Die können nicht alle offen. Die Ansagen kamen. Die können noch nicht alle offen Anschlusszug warten. Aber ist das ein deutsches Phänomen? Das ist ja im Flug, also ob das ein deutsches, weiß ich nicht, aber im Flugzeug scheint steht man auch schon auf, während der noch... Nee, aber man aber ist sobald, ganz schnell. Sobald die Zeichen weg sind, ist der Gang voll. Das stimmt, Und ich weiß, da gibt es ja auch keinen Grund für, weil... An der Gepäckausgabe wartest du Und aussteigen vorher schon tun sie ja auch gerade erst, wenn die Tür aufgeht. Ja, der Bus hat meist auch genug Plätze, wenn da einer ist. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du meintest das Phänomen in der U-Bahn oder S-Bahn. Weil da gibt es das nämlich auch. Ja, es gibt es überall. Das ist irgendwie komisch. Und ich meine, beim Zug kann ich vielleicht noch so ein bisschen verstehen, man hat 1 Stunde, 2 Stunden gesessen, man will aufstehen. Ich persönlich finde aber, im Gang stehen, also ich will mich da mal strecken oder so, aber im Gang stehen ist nicht gemütlich. Aber da muss ich sagen, wenn ich mich an meine Zugfahrten erinnere, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich bei der Einfahrt in Hannover schon am Fenster stehe, während noch die ersten Gleise vom Bahngelände anfangen. Nee, vom Bahngelände anfangen. Ach so, okay. Was ja mal so riesen dann noch. Ja, man hat ja so seine Orientierungspunkte und weiß, jetzt kann ich aufstehen. Ne? Vielleicht ist aber auch so dieses, also mir geht es immer so, ich denke dann so, oh, endlich da. Und dann will ich los, ich will raus und Ja, aber wenn du Probleme hast, gerade zu stehen als Oma. Also gut, die hat Angst, dass sie nicht rechtzeitig rauskommt, ja, weil es so langsam ist. Okay, aber trotzdem muss es doch da irgendwie, ich würde es nicht machen. Wenn ich Angst habe umzufallen, sodass jeder mir einen Platz anbietet, wenn ich in diese Bahn einsteige, wenn ich so gebrechlich bin, glaube ich, würde ich warten. Ja, also ich kann, mehr, keine Ahnung, steckt vielleicht in uns, ich kann mich nämlich, weil du dachtest Bahn, U-Bahn, weil ich dachte Bahn, U-Bahn, mir ging es in der U-Bahn eine Zeit lang so, dass wenn die nächste Station, also die, bei mir kommt die Station, nach, bevor ich raus muss. Also T-1. Und wenn die Türen zu sind und es anfährt, dann stehen die ersten auf. Ja, dann genau. Und ich war tatsächlich auch so getrieben, dass ich dann im Prinzip schon aufgestanden bin und zur Tür gegangen bin. Und da ist ja kein Stau, kein gar nichts. Mittlerweile bin ich da auch entspannter. Aber ich kann auch nicht das Extrem verstehen, was dann, wenn der Zug anhält, bremst, die Türen aufgehen, Leute, die dann schnell ihre Sachen zusammenpacken und wie begast aus das der Bahn. Das sind oftmals auch Touristen, finde ich. Die so total entspannt, die sitzen und dann sind die Türen schon offen im Bus oder in der Straße. Ja, weil sie denn erst jetzt den Zettel lesen mit Berlin Hauptbahnhof und denken, huch, da war noch so langsam auf. Oder neulich hatte ich in der Straßenbahn so einen jungen Vater, der zwei kleine Kinder hatte, eins im Kinderwagen, eins konnte laufen. Ja, das ist schwierig, weil wenn das eine Kind dich mitmacht, richtig, da brauchst du ein bisschen Sicherheitsabstand. Und dann sind die Türen schon zugegangen. Sicherheitszeit. Ja. Du musst dann noch eine Station weiterfahren. Da hat mir ein bisschen leid getan, aber gibt's halt auch. Gut. Manche sind halt zu entspannt, finde ich. Ich stehe einfach auf, wenn ich sie in den Bahnsteig sehe. Der fährt ja noch ein bisschen und bremst. Ja, so. Und aber das reicht eigentlich. Vielleicht ist es auch dieser Herdentrieb, weil es ist ja tatsächlich dann schon so, wenn zwei, drei Leute stehen, da denkst du, oh, jetzt muss ich mir da auch mit anstellen. Ja, das stimmt. Das glaube ich. Das kann gut sein, dass du dann einfach nicht dich da irgendwie also denkst, okay, ja, stimmt. Ja. Jetzt aber los. Ist übrigens auch so ein DDR-Phänomen. Wenn du eine Schlange siehst, stell dich an. Ja. Und frag denn aber, warum eigentlich? Dann tippst du nämlich der Frau vor dir auf den Tisch und sagst, das gibt es nicht eigentlich. Aber erstmal muss es ja was Cooles Darmklo. Geben. Weil es, ja, aber das ist ja auch, wenn ich da mal ein bisschen, auch, obwohl es natürlich auch, ja, ist ein bisschen hochgehangen und so, aber es ist schon was da so ist, dass du auch versuchst, nicht am Anfang, also du brauchst so eine Wohlfühlschlange vor so einer Disco. Oder du brauchst so ein paar Plätze besetzt im Restaurant. Ja, ja. Weil den ganzen Restaurant, da setzt sich keiner hin. Ja. So, wenn es ganz voll ist, dann denkst du vielleicht auch schon wieder, naja, mir dauert das Essen zu lange. Ich sehe ja, wie viele hier sitzen. Daneben ist ein Restaurant, das ist ein bisschen gefüllt. Gehe ich lieber dahin, weil da krieg ich schneller mein Essen, wenn es dir egal ist, was du isst oder so. Ja. Und bei der Disco oder so ist es ja so ähnlich, dass wenn du als Tourist da vorbeigehst und siehst, da ist keiner, muss es ja scheiße sein. Wenn eine Schlange ist, muss es ja cool sein, weil die Leute stehen da. Ja. Wenn die Schlange zu lang ist, ist es wieder ein Problem, weil du brauchst zu lang, um reinzukommen. Ja. Das heißt, du musst es schaffen, so eine Wohlfühlschlange. So, weißt du, so eine Schlange, die aussieht, als wenn es cool eine wäre. Eine Motivationsschlange. Aber es darf nicht zu lange dauern. Ja. Und die musst du aufbauen. Die gesunde und dementsprechend Mischung, verzögern. Manchmal verzögerst du auch den Einlass sozusagen. Du hast am Einlass die Kontrolle darüber, wie viele Leute reinkommen. Ja, klar. Manchmal ist es auch so, zum Beispiel in von mir vorhin zitierten Soda, weil die so eine große Veranstaltung machen, so eine große Public Viewing machen, die hatten immer bis 0.30 Uhr oder so, hatten die immer freie Tränke für Mädchen. Und die haben sich aber bis 0.30 Uhr natürlich überhaupt keine Mühe gegeben, schnell reinzulassen. Weil die Schlange war immer länger, also die hat auch immer länger da gestanden und hat noch länger, langsamer gemacht, dass die Leute, die wirklich einen Freidrink haben wollten, mussten sich dann um 11 Uhr in die Schlange stellen oder um 11:30 spätestens, damit sie bis 10:30 drin waren. So. Weißt du so? Und die haben sich danach erst beeilt. Weil danach willst du sehr drin haben, weil dann kannst du Alkohol verkaufen an die, weißt du, also Getränke verkaufen. Nützen ja nicht, wenn die vor dem Laden stehen. Okay, aber bis 0.30 Uhr, ganz ruhig. Schon taktisch auch, auf jeden Fall. Ja. Ja, interessant, Mensch. Sehr voll der Insider-Talk hier. Ja, hören wir oft damit. Also mit dem Insider-Talk. Naja, gehört dazu und ich meine, es hat dir ja auch gefehlt. Auf jeden Fall. Gehe ich mal von aus. Guck kurz auf meine Themenliste. Ja. Was steht denn da noch? Ja, was Matheaufgaben stehen da bestimmt. Ach so, ja doch, ich habe noch eine Sache. Gäste bestimmen bei uns das Thema. Sehr gut. Mich hat dieses Cookie-Thema getriggert. Cookie? Ja. Keks-Thema. Das Keks-Thema. Du hast, also der Johannes erinnert sich immer nicht an Dinge. Doch, habe ich gestern eine Story gemacht. Erstmal mit Umfrageaktion. Ja. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um Insta. Ja, haben unheimlich viele mitgemacht. Ja. Bei Instagram dieses Umfrageding zu machen. Kuschi hat mir irgendwann mal gesagt, wie geht es bei Instagram? Hat er gesagt, dreh dich um, siehst du irgendwo einen 16-jährigen Jugendlichen, Frau, Mann, dann frag den, der weiß es. Ja. Und ich habe gestern mich auch ganz oft im Büro umgedreht, als ich zum Feierabend diese Dings gemacht habe, weil ich dachte, wie geht das? Aber ich habe es ja nicht gekriegt. Und das haben erschreckend. Und dann kam ein Kollege, der schuld daran war, weil er diese ekligen, weichen Kekse gekauft hat, kam rein und meint, 87% sind für mich nach 5 Minuten. Ich dachte, 87%? Wie viel müssen denn abgestimmt haben, damit so eine krumme Prozentzahl stattfindet nach 5 Minuten. Mhm. Auf jeden Fall hat mich das auch sehr überrascht. Ja, ja. Ja, und ich war einer von den 87%, weil ich finde diese soften Cookies geil. Echt? Und du? Ja. Magst du mal die knackigen? Nee, ich finde soft ist immer gut. Ich finde die soft. Die dürfen cool. Nicht zu hart sein. Und das war ja auch wirklich, ich habe ja heute dann die Auflösung weich, gemacht. So ja, und das war erschreckend viel. Ja. Dafür, dass ich den wirklich neu gedisst habe, was bringst du hier so einen Scheiß mit ins Büro? Das ist doch keiner. Wie fühlt sich das so an, als zur Gruppe einer Minderheit zu gehören? Ja, ist nicht schön. Ich bin seitdem ein bisschen... Aber ich hatte ja zumindest die Größe, das Ergebnis zu posten. Eigentlich hätte man es ja verschweigen müssen. Du, nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht, wenn man abstimmt, hat man es gesehen. Und bei mir waren schon 73%. Ja, hätte sich ja noch geändert. Ja, alle eben. Anderen... Nein, als ich abgestimmt habe, waren es 100%. Genau. 100% ja, null mal. Genau. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, aber wirklich, also diese weichen Kekse. Ich habe ja dann noch einen hier mit weißer Schokolade und Lemon. Mhm. Habe ich ja dann auch gegessen. Ne? Und weil der hatte davon nämlich 4 Packungen gekauft, weil das nämlich auch seine Lieblings sind. Und ja, okay. Hätten wir also ist jetzt nicht mitnehmen können für Hannes. Nee. Hätten wir ihn live essen können. Hannes hätte die ja mitbringen können, wenn er sie nicht mag. Ja, aber die sind ja für die Bürogemeinschaft. Ach so. Sind ja nicht meine gewesen. Du arbeitest im Büro? Ja, klar. Auch hinter den Kulissen muss man auch ein Büro haben. Ach, ich hätte fast Kneipe gesagt, aber das wäre abfällig. Nee, ein Club hat eine... Hat ein Restaurant, was jeden Tag off ist, hat Veranstaltungen, hat Konzerte an relativ vielen Tagen der Woche. Da muss schon ganz schön... Und hat ganz, ganz viele Mitarbeiter. Also wenn es auch bloß Minijobber sind, zum großen Teil, aber... Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der DJ ist im Kater Blau. Und der hat, weil ich auch so wissen wollte, wie das so dieses Firmengefüge, weil für so eine Leute ist es ja trotzdem die Firma, auch wenn sie da so im losen Verbund sind. Und das fand ich schon sehr interessant, dass die auch sowas wie eine Bürogemeinschaft quasi bilden. Na, wenn du da so Resident DJ bist, also das heißt derjenige, der da relativ eng an dem Laden ist und da sehr oft auftritt. Ich glaube, bei ihm ist es so, dass er da halt sehr oft auftritt und dann, du kennst ja die Leute, und dann entwickelt sich schon sowas wie dieses Bürogefühl. Kollegium. Mhm. Ne? Ja. Und in welchem Stadtbezirk ist dein Arbeitgeber? Hier, da. Prenzlauer Berg. Ist vom Publikum. Kulturbrauerei. Wir können es ruhig sagen, in der Kulturbrauerei. Okay. Ja. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir da den Podcast aufnehmen. Ich habe gesagt, nee, auf Arbeit ist mir das zu blöd. Dann ist es ein bisschen schwierig für mich, aber wir haben ja auch einen Biergarten. Ne? Wir haben bei mir auf der Arbeit auch schon aufgezeichnet. Und, war schön? War von der Akustik her scheiße. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, der Rest war gut. Ja, wir haben schon mehrere Toiletten. Sachen gemacht. Ne? Wir haben schon in eurem Konferenzraum ist scheiße, schon. Aber... Nein. Darf das der Chef wissen? Ja. Oder bist du der Chef? Nee. Der Chef hört ja auch unseren Podcast. Echt? Die haben bei euch im Konferenzraum übernachtet und bestimmt komische Sachen. Da haben wir sogar Getränkeprobe gemacht. Siehst du? Und was umgeschüttet, was fallen lassen, aber haben sie danach sauber gemacht, ist die Frage. Ja. Wir haben schon auf verschiedenen Arbeiten aufgezeichnet. Bei mir fehlt noch. Bei dir fehlt noch, du hast ja bloß 2 Tage Präsenzpflicht, da kenne ich ja wahrscheinlich gar nicht im Büro. Ja, wenn du sagst, ich habe meine Freundin mitgebracht zum Podcast aufnehmen, dann sagen sie, wer bist du eigentlich? Nee, das kriegen wir noch hin. Wer von euch sind deine Freunde? Ja, mal gucken, warte mal. Ja. Im Sommer. Oh. Beste Location. Nee, ihr habt auch einen Biergarten dran. Ja. Die Kulturbrauerei ist ja so ein Areal. Was war das mal gewesen? Das ist ja so roter Backstein. Das war eine Brauerei übrigens. Ach, das war ein Brauereigelände, genau. Vielleicht kommt deswegen der Name. Und das ist ja so festungsmäßig. Stimmt, du hast recht. Aber es ist ja so festungsmäßig gebaut. Ja. Also mit Außengebäuden und große dann innen ein Hof. Da ist ja auch ein Kino drin. Ja. Ich finde es von der Location richtig geil. Noch nicht früher. Und aber die anderen Sachen sind, wenn ich ganz kurz da auf die roten Backsteingebäude eingehen darf, die sind alle unter Naturschutz und du kannst noch an den Dingern lesen, was das früher mal war. Ich finde auch so geil, da ist ja ein Supermarkt, irgendein Discounter, ich glaube Rewe. Ja, ist das ein Discounter Rewe? Nee. Lidl und Aldi sind Discounter, Rewe ist kein Discounter. Ja, gut, also da ist irgendein Supermarkt, also Rewe ist da offenbar. Finde ich auch super geil in so einem alten Gebäude. Das ist überhaupt nicht geil, weil der hat nämlich gerade für ein halbes Jahr zu. So, dass ich wirklich, also du bist wirklich, unser Büro ist gefühlt 20 G-Sekunden von diesem Rewe-Eingang weg. Ja. Das heißt, du machst dir über die Verpflegung am Tag null Gedanken. Getränke hast du, wenn du Glück hast, noch im Kühlhaus und Essen hast du gleich im Rewe. Also selbst wenn es in Strömen regnet, kannst du da schnell mal rinhuschen oder so. Und die bauen gerade für ein halbes Jahr. Die bauen nämlich den Rewe. Hast du da ein halbes Jahr Zeit, dich dran zu gewöhnen? Ey, es ist wirklich ätzend. Man muss jetzt ganz anders planen seinen Arbeitstag, weil man einfach nicht so einfach an seine Sachen kommt. Und das Interessante ist auch, dass die wirklich alles, also die kappen dabei bei Rewe irgendwelche Leitungen und bei uns geht nichts mehr. Es sind Türen auf und zu gegangen, so Elektroniktüren, es sind irgendwelche Gasstränge durchschnitten worden, Warmwasserleitungen, alles funktioniert auf einmal nicht mehr. Lüftungsanlagen, die bei uns, wo man denkt, ey, die ist da oben im dritten Stock und bei uns kommt die Luft raus. Ja, ja. Aber weil sie bei Rewe irgendeine Leitung gekappt haben, geht die Lüftungsanlage da bei uns. Da würde ich mal sagen, habt ihr billig Wasser, Strom und Luft gehabt. Ja, ja, genau. Danke, Rewe. Ich kenne, also ja, das Gelände ist sehr interessant, also weil es halt dieses Backstein und dann aber sehr viel moderne Infrastruktur da drin steckt. Ich war dort gewesen in einem, vielleicht kennst du den auch, so einen Impro-Club. Foxy Freestyle heißt das. Ja, Foxy Freestyle. Auch sehr gut. Und da ist das mit der Nähe nämlich. Weil du Der war in der alten Kantine, oder? Haben die da gespielt? Ja, das kann sein, dass es der Name, wie du schon sagst, der Originalnamen, das kann sein, dass es die Kantine war, ja. Und da fand ich halt so cool, was du vorhin hattest mit der Nähe, dass du, wir waren da 10 Leute gewesen, also aber ausverkauft, ne? Oder 15 Leute und dann hast du irgendwie 4 Darsteller und das ist schon eine ganz krasse Nähe, die du dann hast. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, weil die Impro-Theater bedeutet ja auch, die lassen sich sozusagen von den Gästen anleiten oder in irgendwelche Richtungen drängen und müssen dann dazu irgendwas spielen. Genau, geht da aber im größeren Rahmen auch. Es gibt ja Gorillas, wie heißen die, diese ganz große Impro-Crew, die auch in Berlin ist, die im Chamäleon sitzen. Ja, egal, die sind ein bisschen größer, da ist wirklich ein großes Publikum und da funktioniert das auch. Aber in der Nähe ist das gleich immer wirklich was anderes. Wir hatten eine andere Gruppe öfter bei uns und da wurden immer so, hatte man das Gefühl, Schulklassen so Zwangshindikat. Auf Klassenfahrt, wir machen mal was Ernstes für den Deutschunterricht und wir gehen mal ins Theater zum Freestyle. Das war immer lustig zu sehen, wie oft die, also die wurden auch relativ oft sozusagen von denen mitgerissen, von den Leuten. Also es war nicht so, dass da jetzt irgendwie alle dann abgehauen, aber es gab natürlich auch die Phasen, wo zur zweiten Hälfte dann nur noch die Hälfte da war, weil die anderen dann irgendwie abgehauen sind. Schulveranstaltung. Genau, aber wie gesagt, ich hätte gedacht, dass das öfter passiert, dass da wirklich Leute stören oder Leute weglaufen oder so. Und es war relativ häufig zu. Die waren oft dann irgendwie einmal in der Woche bei uns über einen längeren Zeitraum. Man konnte es also oft beobachten. Und sehr, sehr oft haben sie die Leute auch gekriegt damit. Ne? Da einfach mit diesem Mitmachen und mit dem ruft mal irgendwas drin. Und ist ja immer unangenehm. Wir merken das ja an unserer Hörerschaft auch. Sich zu konsumieren ist immer einfacher und macht mehr Spaß, als da dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu geraten. Und das scheint so ein anderes Ding zu sein. Früh aufstehen und nicht sich beteiligen, das sind so unsere Menscheneigenschaften, die wir schwer abschütteln können. Früh aufstehen? Früh aufstehen im Sinne von, wenn die Bahn in den Bahnhof fährt. Ach so, ich dachte jetzt morgens früh aufstehen. Entschuldige mal bitte. Wann stehst du auf? Na, wenn der Wecker klingelt. Wann klingelt der so? Kommt drauf an, was ich vorhabe. Wenn ich schlafe, ich meine, ich arbeite, ich habe früher ganz, ganz viel in der Nacht gearbeitet, arbeite jetzt nur noch am Wochenende in der Nacht. Aber früher habe ich dann auch gerade, als man dann gerade mal Pause mit seinem Studium gemacht hat oder dann auch endlich mit dem Studium fertig war und ich noch keinen richtigen Job hatte und nur nachts gearbeitet habe, da habe ich wenn ich viermal in der Woche nachts arbeite, dann habe ich aber an den 3 Tagen, wo ich nicht arbeite, trotzdem gehe ich um 5 Uhr morgens ins Bett und schlafe bis 13 Uhr. Okay. Und das kann ich bestätigen. Weil er nicht zu seinem Job beim Volleyball manchmal total übermüdet war. Direkt aus dem Club. Dann es gibt ja so unterschiedliche Gesellschaften. Es gibt diese früh aufstehende Gesellschaft, die mit der später aufstehenden zu wenig zu tun hat. Mit Johannes. Ja. Das heißt, wir haben ja auch gerade eine Situation geschaffen, wo sich zwei Gesellschaften überkreuzen. Wann stehst du auf? Auch normal. Was ist denn normal? Bei mir ist 5.20 Uhr normal. Nee. Also ich bin in meinem Leben noch nie um 5.20 Uhr ausgestanden, außer der Flieger ging. Aber sonst, warum denn um 5.20 Uhr? Am Wochenende schlafe ich auch bis um 9 aus. Aber, Nö. Also meistens bin ich um 8 Uhr wach, aber wenn ich arbeiten gehe, so 6:30. Ja. Ich habe heute auf den für mich, ich hatte ein Date heute auf Arbeit, also Date ist jetzt nicht mit, sondern ein Termin. Ja. Und die rufen immer eine Stunde vorher an. Das heißt, ich habe schön zu Hause gesessen, habe Frühstück gegessen, habe gewartet, dachte mir, was ist denn jetzt los? Schon ganz schön spät. Dann drängte ja auch noch das Mittag mit Marc und Gary heute. Du kennst ja beide. Ja. Und dann haben sie aber zum Glück auch anderthalb Stunden vor der Mittagsverabredung angerufen, sodass ich mich dann schön in meine Klamotten geschwungen habe, habe mit dem Fahrrad 5 Minuten auf Arbeit dahin gefahren bin, dann noch die Sachen vorbereitet habe, dann konnte ich die abfrühstücken. Das heißt also, ich bin heute wirklich keine Sekunde zu früh auf Arbeit gefahren. Das war ein richtig schönes Gefühl. Entspannter Tag. Ja, das ist fast schön, so wie Homeoffice. Siehst du? Siehste? Gut, auch ein Thema für sich. Aber ich würde sagen, wir bleiben unserer Linie treu. Ja. Welcher Linie? Ja. Wir machen den nächsten Programmpunkt. Ja. Der ist? Der Witzbattle oder bin ich zu zeitig? Nee. Ich habe Sorge um was die Batterie. Deine Uhr? Meine Uhr sagt. Ah ja, doch, wir sind ja schon fast 18:53 bei 18:53 Uhr. Ja. Die schließen ja gleich den Park ab und machen das Licht aus. Ja, ja. Da kommt gleich der Parkwächter durch. Ja, genau. In der Laterne. Ja, dann würde ich doch mal sagen, holt doch mal eure Witze raus. Ja. Johannes? Willst du einen von wie mir haben? Früher bei den Hausaufgaben. Wir haben. Einen habe ich im Kopf, den will ich nämlich auch unbedingt machen, den finde ich nämlich lustig. Okay. Aber weißt du, was gut ist? Und den anderen klaue ich mir von dir. Und den ja, gerne. Von dir. Ich kann heute schlechte Witze abreißen. Weil die Konkurrenz ist ja gering. Hallo, mein einer ist ein Knaller. Geh doch deinen Zettel suchen. Ich weiß doch nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Ach, ich hatte ihn vorhin noch in meiner Tasche hier. Nee, den hat jetzt irgendeiner gefunden und hat sich totgelacht. Warte mal, ich habe vorhin die Augen zu hinten. Ja, oh Mann. Aber vielleicht liegt er bei dir zu Hause dann im Briefkasten. Mit nee, der liegt bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. War nicht lustig. Sehr sicher. Genau. Sehr sicher. Oh Mann. Okay, soll ich schon mal einen Einstieg machen? Reihenfolge? Ja. Nee, wer fängt an? Na ihr, weil ich habe ja bloß einen, den ich kann und den Rest muss ich klauen. Okay, Stefan, du nimmst das in die Hand. Mach du mal. Soll ich? Nee, was auch immer du. Also ich wollte... Moderier an, erzählen ja, Witz, wie du Witzbattle willst. In, übrigens Folge 140, ne? 140. Das ist schon eine richtige... Wie viele Folgen hattet ihr? Irgendwas in den 80ern, glaube ich, oder? Kann ich dir sagen? Alter Fanboy. 84. Sag ich doch irgendwas in den 80ern. Wenn ich schon... endlich mal, was ich wusste, habe dann... Habt ihr wöchentlich gemacht? Immer so, wie wir Lust hatten. Ach, wie ihr Lust hattet. Genau. Da war der Zeitraum wahrscheinlich größer als bei uns 84. Weil wir sind da sehr genau. Wir ja, aber hier alle zwei Wochen, oder? Alle zwei Wochen. In den guten Zeiten haben wir es wöchentlich gemacht. Ah, okay. Ja. Haben wir nicht auch mal wöchentlich gemacht? Noch nie. Nicht auch nicht in der ersten Staffel? Immer zwei. Ich glaube nicht, nee. Die erste Staffel, ich kann mir gar nicht mehr, da hatten wir 125 Folgen ungefähr, glaube ich. Ah, ja. Und, aber nur 20 Minuten Folgen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Was macht das für einen Sinn? Das war in einer Zeit, wo Podcasts noch total unbekannt. Ihr wart einfach die Trendsetter. Vorm ihr wart iPhone. Einfach krass. Ihr wart heute einfach hat jeder Hinz und Kunz ein, außer Johannes. Ja. Ist so. Johannes, wo ist ein Podcast? Wann kommt der VCO-Podcast eigentlich, Stefan? Wollen wir einen machen? 14 Uhr Podcast? Nee. VCO. Klar, immer, ja, das ist dieser Volleyballverein, ja, wo VCO. Stefan Regie führt. Ja, Stefan, kann man sich aber wirklich mal überlegen, Stefan? Weil die Leute so ein bisschen vorzustellen mit so einem kurzen Interview oder so, könnte man das ja noch machen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn dieser VCE-Podcast durch die Decke geht, VCO, sorry, dann wurde hier erfunden. Ja, richtig. Gerade eben. Geht um Volleyball. Schreibt euch auf. Richtig. 12. Juni, 18:55 Uhr wurde 2024 der VCO-Podcast erfunden. Genau. Gut, ich mache mal einen leichten Einstieg. Ja. Ihr müsst jetzt die richtige Antwort geben, ne? Klar, machen wir schon die ganze Zeit. Weil ich habe heute nämlich Schwimmbadwitze. Dann wollte ich euch fragen, mögt ihr Schwimmbadwitze? Ja, total. Ja. Einer meiner Lieblingswitze ist Schwimmbadwitze. Ihr müsst sagen, nein. Ihr müsst sagen. Aber wir mögen doch Schwimmbadwitze. Achso, wir haben es versaut. Ihr müsst sagen. Sorry, frag nochmal. Ihr müsst sagen, na Chlor. Verstehst du? Na Chlor, okay. Gut, dann habe ich auch eine Frage an euch. Ja? Nennt mir mal den Namen einer türkischen Fluggesellschaft. Türkisch Airlines? Döner Hebab. Döner Hebab. Tolles Niveau. So, ich glaube, Johannes, das ist genau die Stelle, an der du den Witz erzählen musst. Okay, also so schlechte Wortspielwitze finde ich ja wirklich auch totaler Fan von. Ich muss euch eine Sache erzählen, ich habe es noch nicht erzählt. Mein Penis war mal im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Aber dann kam die Bibliothekarin und ich musste ihn rausnehmen. Ich hab's gewusst. Ja. Seitdem hast du Hausverbot in der Bibliothek. Sehr gut. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. So, Stefan. Okay, ich nehme mal den hier. Amsel übrigens, falls ihr euch fragt. Ja, ist ja deutlich zu sehen. Also sitzt er da. Nerv uns nicht mit so Informationen, wissen wir doch. Zum Reinkommen, ne? Sie lacht übrigens schon. Situation im Schwimmbad. Na, Chlor. Hast du gemerkt. Deine Mutter sähe bestimmt nicht gern, dass du so einen knappen Bikini trägst. Tadelt eine Dame in der Badeanstalt ein Mädchen. Darauf meint dieses, da haben sie vollkommen recht. Sie hasst es, wenn ich ihre Sachen anziehe. Sehr gut. Ich habe ihn verstanden. Also, Dönerbude. Ich hätte gern Schalke-Döner. Was? Schalke-Döner. Hä? Mensch, nur Gurken. Ich bin kein Fußballfan, deswegen weiß ich nicht, ob ich die richtige Mannschaft genommen habe. Ja. Doch, hast du. Hast du noch. Wäre übrigens ein schöner Anmeldename für dich. Nur Gurken? Ja, irgendwie so. Hallo, jetzt herzlich willkommen. Ja. Mein Name ist Nur Gurken. Genau. Oh mein Gott. Hannes, hast du noch einen? Nee, ich habe doch meinen Zettel zu Hause vergessen. Entschuldige mal bitte. Ich überlege, gib ich dir den oder den? Nimm mal Nimm mal den Hast du Zusatzwitze oder was? War wie viele hübsche Informatiker braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Wie viele hübsche? Ja. Wie viele hübsche? Alle weißt du, Stefan? Alle beide. Ach, ah ja, 0 und 1. War der von dem Zettel? Nee. Nö. Achso. Mir noch eingefallen gerade. Er hat gerade einen Witz über uns beide gemacht. Ja. Und? Okay, naja, achso, dann mach du da erst noch weiter. Achso, dann muss ich ja machen. Pass auf. Jetzt hier. Sie? Stefan hat immer seine Hausaufgaben freiwillig hergegeben. Ja, genau. Ja. Jo, habt dafür mal Geld gekriegt. Ja. Und Freunde. So, dann sind die 5 Euro erledigt, ne? Genau. Sie. Das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Und er so, Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Also, ich werde es mal prüfen. Wo steht denn das Auto? Im Pool. Ja. Sehr gut. Ich bin dran, ne? Ja. Wenn die griechische Göttin Aphrodite heißt, ja, also die griechische Göttin der Liebe, ja, heißt dann der griechische Gott der Liebe Aphrodite? Ja. Ich habe gesagt, ich wollte nicht prahlen mit meinen Witzen, aber es wird einen Menschen auf dieser Welt geben, der darüber lacht. Und jetzt hat Johannes einen für den zweiten Menschen auf dieser Welt. Ich muss natürlich den nächsten Informatikerwitz machen. Ja, mach mal. Ne? Was ist das? Schwimmt im Wasser und ruft F1. Ein Informatiker bestimmt, der ertrinkt? Ja, der nicht schwimmen kann. Oh. Ja. F1. Der war easy, oder? Hast dir gut ausgedacht. Ja, ja. Ganz, ganz spontan. Mein Zettel wieder her. Hast du noch einen drin? Nö. Nee. Nein, das war diesmal ein bisschen mau. Okay, da habe ich noch einen. Ja, dann los, hau raus. Mach noch einen guten bitte. Hau raus. Der ist so voll 90er, finde ich. Warte, warte, bevor du es machst. Heute bringen wir ein Lächeln auf eure Gesichter. Ja. Sehr gut. René, was ist los? Warum so böse? Warte mal, war der Text richtig? Ja, passt. Aber warum so ernst? Genau, warum so ernst? Drei Freunde gehen ins Schwimmbad. Dort erscheint ihnen eine gute Fee. Jeder von euch hat einen Wunsch frei. Ihr sagt einfach, in was ihr springen wollt. Der Erste geht aufs Sprungbrett, sagt Geld und springt in Geld. Der Zweite sagt Gold und springt in Gold. Nee, weiß schon, wie er ausgeht. Ja. Der Dritte nimmt Anlauf, rutscht aus und sagt ganz laut, Scheiße. Ja. Okay. Ich habe ihn irgendwie lesen, deswegen. Ach so, okay, du auch schon. Ja. Den kanntest du bestimmt auch schon aus den 80ern, den hast du wieder vergessen. Ja, der hat mich so an frühere Zeiten erinnert. Das auch nicht. So einen Witz haben wir uns früher erzählt. Ne? Ja. Gut. So, habt ihr das gemacht? Ja. So. Wir haben jetzt in vielen früher geschwelgt und ich habe gemerkt, wir haben viele Türen aufgemacht. Mhm. Ich denke auch, da sollte angeknüpft werden. Ja. Endlich mal so ein Retro-Podcast. Weißt du, was ich mir trotzdem mal gut vorstellen könnte, auch wenn es Arbeit ist, an so einem Tresen zu sitzen? Meinst du, wie heißt der Komiker, der aus dem Ruhrpott, der weiß immer diese Kneipenwitze erzählt? Nee, ich meine so als Setting, weißt du? Ach so. Weil das so die Stimme. Ich habe ja immer gesagt, unser Podcast ist so ein Küchentisch-Podcast. Da sitzt irgendwie zusammen an einem Küchentisch und führst ein Küchentischgespräch. Aber so, ich glaube, die Themen an so einer Bar wären nochmal ganz andere. Ja. Ja, obwohl, besonders wenn Stefan schon Bier getrunken hat. Dann möchte ich mal gucken, wie Stefan wird. Dann wird er vielleicht auch mal ein bisschen lustig und ein bisschen obwohl dieses, noch lustiger. Dieses Barthema gibt es ja schon. Und zwar von der Oettinger Ex, die immer in der Bar in so einer Hamburger Bar eine Talkshow macht. Ah, du meinst Ina Müller. Ina Müller, ja. Ja, die ist aber gut, ja. Ja, die ist gut. Das würde dabei rauskommen. Was ist jetzt bitte eine Oettinger-Ex? Musik ist die Ex? Die ist doch mit dem Sänger hier. Kai, wie heißt der? Kai Oettinger? Kai Oetting könnte sein. Zirkel, Kreise im Korn oder also, keine Ahnung. Wir haben ja, ich kann in der Zwischenzeit, während René das sucht, schon mal die Weisheit oder ein Zitat bringen. Fand ich auch sehr gut. Manche Leute sagen, wenn sie Kaffee trinken, könnten sie nicht schlafen. Bei mir ist umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Ina Müller war zusammen mit Johannes Oerding. Sorry, ich bin... Johannes Oerding, der Sänger. Ja, ganz ehrlich. Ja, sorry. Oettinger, also ist ja ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Ja. Und zwar relativ teuer. Oettinger heißt ja auch ein Bier, oder? Ja, richtig, ja, da hatte ich nämlich auch drin. Ja. Oettinger, ich dachte, um es mit dem Bier zusammen. Ist es nicht was Oettinger? Egal, er weiß halt von mir, weil er jetzt auch bald EM ist. Ja. Wenn es 2-0 fällt, ist das 1-1 nicht mehr möglich. Da sieht man, deswegen bist du Sportreporter, Kommentator. Hm. Das ist einfach dein Metier. Finde ich gut. Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss, wenn man Johannes irgendwo hören oder sehen will. Ja, jetzt bitte nochmal. 23 Johannes auf Instagram. Richtig. Oder? Das ist auch bestimmt noch ein Podcast, oder? Hat doch jeder oder heutzutage. Podcast, wir haben es am Anfang gesagt, zu breit für Sätze. Hört die alten Folgen, ja, um dann aufgeregt zu sein, wenn es die neuen gibt. Wenn es dann... Wenn es gut läuft, dann ist das Comeback genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr die letzte alte Folge gehört habt. Genau. In nämlich, wie man kann so zwei Folgen pro Woche hören, 84 Folgen haben wir, in, du bist der Mathe-Genie, in 42 Wochen, also dreiviertel Jahr, fast ein Jahr, kommt dann die neue Folge. Genau. Also dieses Jahr wird es nichts mehr. Dann kümmere dich lieber um Vögel, wenn du das nicht verstanden hast. Also an dieser Stelle, Johannes, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, weil es ist ja auch nicht immer einfach mit dir. Es ist, aber ich hoffe, ich habe eure Fans nicht zu sehr verschreckt, weil heute war schon ein bisschen anders als sonst, oder? Ja, aber es war ein cooler Smalltalk, tolle Themen fand ich und ich denke, für jeden war was dabei. Mal gucken, was nach dem Schnitt noch übrig bleibt. Ja, genau. Ich kürze das wieder. Die Folge ist eine Podcast-Folge, endlich mal wieder eine mit 19 Minuten. Richtig, wie? Johannes war beim Konzert, habe ich gar nicht gehört. Genau. Und an der Stelle... Wer ist dieser Mann auf der Bank, der die ganze Zeit nur da sitzt und nichts sagt? Genau, ist das die Regie? Das wäre auch noch, wenn euer YouTube-Podcast da bekannter wird, das ist noch Rolle, die könnte ich auch, also ich meine, ich habe immer Probleme im Mund zu halten, aber wenn ich mir das vorher vornehme, könnte ich ja doch einfach nur da sitzen und wirklich die ganze Zeit nichts sagen. Man wartet immer drauf. Ja, und das passiert aber nichts. Und man bleibt dran, weil man denkt, irgendwann muss er doch mal was sagen. Genau. Aber das ist ein psychologischer Trick. Man spult vor. Ja. Und lass uns das mal machen. Das finde ich ein gutes Projekt. Übrigens, Johannes ist in der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit dabei, aber was sagt, wissen wir noch nicht. Genau, richtig. Und natürlich an der Stelle nochmal Grüße an unseren Marc. Ach, Marc hieß er. Marc, genau. Bist du gemeint? Namen fast vergessen. Wir freuen uns, wenn du natürlich wieder da bist in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall. Von deinem Urlaub natürlich. Wo ist er denn eigentlich? Auf Kreta. Schön, Marc. Ja. Das ist schön, genau. Ne? Hätte man eigentlich wissen können, wenn man aufmerksam zugehört hätte. Ich habe nämlich einen Griechenwitz erzählt. Oh ja. Und hast du gesagt, einer versteht den? Der war für Marc. Ah, okay. Genau. Ja, dann euch, liebe Zuhörer. Innen. Auch mit Gendern. Aber wir reden jetzt nicht mehr über Gender. Ne? Genau. Schön, dass ihr dran wart. Wir freuen uns, euch auch nächste Folge wieder zu hören in zwei Wochen. Oder wenn ihr uns zuhört, so rum muss man es ja sagen. Ne? Danke, René. Nein. Komm gut nach Hause. Hannes, wir hören uns wieder, versprochen. Egal, ob hier oder wir bleiben bei in euch. Kontakt. Wir rufen dich an. Genau. Ja. Wir schaffen eine Symbiose zwischen unserem Podcast. Das hast du so schön gesagt, ne? Stefan. Wirklich. Tschüss. Symbiose. Ja. Dann macht's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sag tschüss, Hannes. Eins, zwei, drei, hepp. Und hier sind die Outtakes. Nee, ich folge euch, ja. Ich bin einer der vier, die euch folgen bei YouTube. Deswegen haben wir die alten wir Folgen. Wir hängen ein bisschen hinterher, nicht so wie ihr. Nee, wir machen gar nicht mehr. Nee, kennst du nicht diese Bytes hochrechnen? 8, 32, 64, ach so, 128, ja, 512. Ja. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich bin der Informatiker. Ja, ihr seid krass. Ich bin leider kein Informatiker geworden. Aber dafür ist ja trotzdem was aus dir geworden. Zum Beispiel. Ja, mir fällt bloß nicht ein. Aber ja, du hast recht. Das zum Beispiel. Ja, und so weiter. Ja. Ey, wirklich, ihr verarscht mich nur. Stefans Account heißt ja auch eigentlich Fernsehturm Daily. Ja. Fernsehturm also wenn wir uns gegenseitig vorstellen, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist der Mann, der wirklich im Guinness-Buch der Rekorde steht für die meisten Fotos vom Fernsehturm. Oh, kein mit Leben. Auf der ganzen Welt. Ja. Kann man ja rauspiepen. Kommt doch immer cool, wenn man was rauspiepen kann. Ja, stimmt. Sorgt für Aufmerksamkeit. Ja? Ja. Wir piepen manchmal so ganz belangloses Zeug raus. Ja, um es einfach damit du denkst, Alter, worüber die da gesprochen haben. Ich hab wirklich meinen Zettel, war mein Spickzettel verloren. Das Zeug, meine Bienenwitze, die ich aufgeschrieben habe. Gibt's die Witze-Sachen noch? Ja. Scheiße. Die habe ich natürlich jetzt nicht mit. Scheiße, muss ich die aus dem Kopf machen. Kommt hier an und sagt, er ist totaler Fan von uns und fragt erstmal, ob die Witze noch gibt. Ey, ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich nie bis zum Ende durchhalte, aus verschiedenen Gründen. Ja. Und die Witze kommen immer am Ende. Und wir haben dich immer versucht zu triggern, indem wir gesagt haben, damit bleibt Hannes garantiert bis zum Ende dran. Hm. Wollen wir anfangen? Ja. Aufnahme läuft? Ja. Achso, keine Ahnung. Ja. 17:27. Ey, ich brauche immer nicht mitdenken. Ich brauche nur machen, was Stefan sagt. Das ist krass, das mag ich auch so, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Ja. Immer nur das machen, was Stefan sagt. Das stimmt. Ah, oh, entspannter Job. Freue mich schon. Ein krasser Typ. Na gut. Los, jetzt geht's los. Voll frei. Konzentration. Wir machen immer noch, wir haben noch so ein Ritual vorher immer. Nein. Genau, kannst du kurz weggucken. Okay, das ist schon passiert, ja. Okay. Gut, wunderbar. Das ist im Kasten. Haben wir noch ein paar Outtakes? Gut, nee, brauchst du Musik dafür? Kannst du bei mir bestellen. Wir machen das wie immer. Wir waren jetzt anderthalb Stunden. Die rechne ich diesmal Günstiger ab, weil es länger war. Gibt's musst einen du Rabatt, jetzt nicht drunter, ja? Ja, musst du nicht ja, drunter leiden jetzt. Ne? Ja, sonst hätte ich einen Kredit auch nehmen. Fahrkarte müsstest du mir noch das Geld geben. Ach so? Ja. Und mir war ein bisschen kalt, muss ich sagen. Also, das hättest war du was gedacht? So. Habe ich noch im Rucksack meine Decke? Also, da würde ich noch mal gucken, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat, ob ich jetzt eine Erkältung habe. Ja? Blasenentzündung. Ey, wenn du 2 Wochen arbeitsunfähig bist, dann aber dafür Ausfallzahlungen ja, zu leisten ja, sind. Ja, er muss ja erst in 2 Wochen wieder fit sein, ist okay. Ja. Für eine Folge. War eine gute Sendung. Ja, die hätte auch sehr gut sein können, aber ich meine, Johannes so, war ja dabei. Nee, sorry, Berliner haben es nicht so mit. Ich habe immer so Euphorie. Von Freundinnen, die haben immer zu mir gesagt, und René, wie findest du, sieht gut aus? Dann haben wir gesagt, sieht nicht schlecht aus. Mhm. Dann waren die immer total beleidigt. Ja, man muss begeistert tun. Das ist ja, so nee, aber da habe ich immer gesagt, ey, wenn ich sage, es sieht nicht schlecht aus, dann ist es sowas wie, oh, ich habe noch nie sowas Geiles gesehen. Ja. Berliner ja. sind dann ein bisschen. Ja, dann irgendwann, als ich das Berliner Ding immer gesagt habe, irgendwann ging es. Du bist 79, ja, ich bin 77. Mhm. Stefan ist der Jüngste, ja. Du bist der Älteste. Das nehmen wir, läuft noch. Läuft noch, nehmen wir raus. Outtakes. Wehe, ja. Dann verklare ich euch. Warte mal, wir haben einen Satellitenschüssel habe ich im Rucksack, dass du da live übertragen. Live zu Tesla über Starlink. Ja. Weißt du übrigens, was die Mehrzahl von Tesla, also du hast einen Tesla und? 2 Teslas. Nee, Teslen. 2 Teslen? Ja, weil es heißt ja auch Pizzas und Pizzen. Lässt sich einfach ableiten, ne? Tesla. Stefan ist not amused. Not amused. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich bin jetzt verwirrt. Hey, ich habe jetzt so sind wie alle Vögelgeschichten, oder? Ja. Nein, die stimmen alle, wirklich. Naja. Hallo, ja, hey. Irgendwas muss er ja können. Ja, er kann schon ein bisschen was. Ja? Ich finde schon. Ja. Guck mal, er kann sich anziehen. Ah, schick. Ja. Kann ich es beweisen? Wenn ich dir sage, ich habe immer ein Fernglas bei, glaubst du mir dann, dass ich mich... Das muss schon dann entweder... Na gut, den nimmt er aber nicht für die Vögel, nee. Sondern... Okay. Das ist aber okay, solange er ab und zu einen Vogel beobachtet damit... Wenn ich dir meinen eBirds-Account zeige, wo ich mindestens 50 verschiedene Vogelarten, die ich gesichtet habe, belegen könnte, mit Fotos, würde sich das überzeugen. Warum reden wir über so eine Hobbys nicht im Podcast, wirklich? Ja. Haben wir Stefan fährt oft. Gerne mit erste Klasse Platzkarten nach Stralsund zum Damenvolleyball. Da kommt ja noch dazu. Damenvolleyball. Jetzt hat er leider schon gedroppt. Da sind so viele. Ne? Und ich du bist ein eBird-Account mit über 50 Sichtungen. Ja. Das ist doch Gold für so einen Podcast. Ja, das wissen die Leute ja mittlerweile schon. Und da ist auch einiges an Potenzial, was noch nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Aber ich muss sagen, ich bin entsetzt, Johannes, dass du unser Intro nicht erkannt hast. Ja. Dass du euer Intro nicht erkannt hast. War auch wirklich, ich war auch selber entsetzt. Aber hinterher, wenn du es dir anhörst, weißt du es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wir haben gestern nämlich noch so von den letzten Folgen immer mal am Telefon geübt. Ja? Er hat seinen Text auch gesagt, ich habe mal reingesprochen, damit es nicht schief läuft. Kusch, ich habe so lange nichts von dir gehört, ich mache mir Sorgen. Ja, großartig. Juli, mach mal mein Gerät aus. Ich meine es auch aus.